Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast Letzte Reihe Parkett. In ihrer neuen Folge konfrontieren sich Dominik und Eve wieder mit so einfachen wie auch komplexen ausgewählten Lebensfragen und setzen ihren Weg zur Freundschaft damit fort. Thematisieren kurz die zuletzt gesehenen Filme sowie die faszinierende stimmliche Bandbreite von SynchronsprecherInnen und widmen sich detailliert ihrem Film der Woche, Mother, von 2017. Vorhang auf für Jennifer Lawrence und Javier Bardem als verheiratetes Ehepaar ohne Eheglück in einem Haus voller Fremder und der Erkenntnis, dass die Menschheit zum Untergang verdammt ist. Immer und immer wieder. Wir haben für Sie mitreserviert, also nehmen Sie Platz, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die letzte Reihe Parkett. Sanfte Grüße, Eve. Sanfte Grüße, Dominik. Hast du Bock zu quatschen? Ja, ich hab Bock zu quatschen. Schön, dass du da bist. Schön, dass das wieder klappt. Das ist jetzt unsere zweite Folge. Zweite Folge schon? Alle zwei Wochen? Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich ebenfalls. Hast du mir vielleicht ein paar Fragen mitgebracht? Ich habe Fragen nur für dich. Und zwar, was liegt auf deinem Nachttisch? Oh, was liegt auf meinem Nachttisch? Mhm. Ich habe da eine kleine Leselampe. Dann habe ich auf meinem Nachttisch dann immer meine Brille liegen und meine Tunnel und ein Buch, in dem ich eigentlich immer lesen will, aber irgendwie am Ende doch irgendwie nur Netflix gucke zum Einschlafen. Also viel liegt da tatsächlich nicht. Ein paar Kekse manchmal auch. Und was zu trinken. Du hast alles da liegen zum Lesen, Lampe und Buch. Ja. Und am Ende wird's Netflix. Ja. Ja, schon. Aber die Lampe wurde schon mal benutzt. Ja, sie wurde schon mal benutzt. Okay. Was hast du denn auf dem Nachttisch liegen, wenn du das so fragst? Ich habe tatsächlich an sich keinen Nachttisch. Bei mir steht ein offener Schrank direkt neben dem Bett. Mhm. Und in einem dieser Fächer habe ich immer ein Glas Wasser stehen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich, warum auch immer, in einem Hotel bin, wo ein Nachttisch wäre, würde dann noch meine Uhr liegen, mhm. Mein Handy, vielleicht am Ladekabel, falls nötig. Ansonsten war es das eigentlich. Ja, immer ein Glas Wasser für die Nacht oder den Morgen. Ja, das sollte man schon mal machen. Aber auch das Wasser gerne mal auswechseln, gell? Wenn du es nicht ausgetrunken hast. Nicht, dass, schon. Dass du das eine Woche, Woche durchcarryst. Nächste Frage wäre, welches Lied macht dich glücklich? Da habe ich kein spezielles Lied, aber welche Band mich glücklich macht, ist immer Tool, also T-O-O-L. Das ist so eine psychedelischer Progressive-Metal-Band mit sehr wirren Takten, also ist jetzt kein Viervierteltakt, wie man es aus dem Radio kennt, sondern es sind halt sehr besondere Lieder mit einem sehr, sehr besonderen Vibe, finde ich. Tool. Das macht mich immer glücklich. Das ist meine Musik, die ich immer hören kann, wenn es mir mal nicht so gut geht. Tool liebe ich. Ah ja. Für die Zuhörer, er trägt gerade ein T-Shirt davon. Ich trage sogar gerade ein Tool-T-Shirt. Ja. Sehr gut. Und bei dir? Hast du ein Lied oder willst du es auch auf eine Band ausweiten? Nee, ich könnte tatsächlich ein Lied nennen und das wäre von Wham, Club Tropicana. Das hat so viel. Sag ich jetzt gar nichts. Nee, als du Wham gesagt hast, dachte ich, okay, kommt jetzt The Last Christmas Call? Nein. Club Tropicana. Das ist super. Hast du da irgendwie so ein. Okay. Also sie laden in den Club Tropicana für gute Laune und Drinks und haben einfach nur Spaß. Und das ist von Wham. Das ist von Wham. Das ist richtig. Ist super. Das will ich mir auf jeden Fall mal anhören. Vielleicht geht es einigen Zuhörern hier auch so. Na, ich hoffe doch nicht. Kennt doch jeder. Ey, ich bin gespannt. Da wäre ich auf jeden Fall für Feedback offen. Erstens, was die Lieblingsmusik oder der Song zum Glücklichwerden, die Band zum Glücklichwerden für die Zuhörenden ist und ob man denn Wham mit Club Tropicana. Ja. Okay. Höre ich mir auf jeden Fall nachher an. Ob ihr den Song kennt, würde ich sehr, sehr gerne mal wissen. Mhm. Und jetzt noch eine etwas tiefergehende Frage. Bist du gern allein? Ja. Ja. Also natürlich mag ich auch sehr, sehr gerne Gesellschaft. Klar. Mhm. Aber wenn ich viel Gesellschaft habe, und die habe ich auch wirklich sehr, sehr gerne, bin ich dafür aber im Gegensatz auch sehr, sehr gerne alleine. Also doch, durch meine lange Zeit Hausarrest, Zimmerverbot, hatte ich sowieso viel Zeit allein. Und eine gute Eingewöhnungsphase in der Kindheit. Genau, ich hatte eine gute Eingewöhnungsphase zum Alleinsein. Aber Alleinsein ist was anderes als einsam sein. Da würde ich auch nochmal eine Trennung. Ich glaube, niemand ist gern einsam. Ja, aber allein bin ich schon gern. Allein ist was anderes, ja. Wenn ich es mir selbst aussuche, wie geht's dir? Ja, würde ich so unterschreiben. Ich bin auch gern ab und an mal allein, mache gern Sachen für mich und nehme mir die Zeit. Aber als Ausgleich natürlich auch gern mit anderen Leuten. Das muss ich so die Waage halten. Ich muss nicht ständig umgeben sein von Trubel mit Freunden oder so, sondern gern auch mal einfach nur für mich. Brauche ich dann auch mal. Ja, ich mag auch ganz besonders solche Momente, wenn man auf einmal, also man hat einen Termin. Und ja, so doof wie es ist, man sagt diesen Termin ab. Und auf einmal ergibt sich eine ganz neue Zeitspanne. Also du hast auf einmal irgendwie so, je nachdem wie lange der Termin geht, 2-3 Stunden, die hast du auf einmal frei. Und das ist die schönste Zeit. Das ist so nice, diese Zeit dann einfach alleine zu verbringen, obwohl du eigentlich gerade einen Termin hättest. Das mag ich sehr. Nutze ich dann auch gerne, um Filme zu schauen. Was mich zu meiner Frage bringt, Yves, was hast du denn in letzter Zeit so für Filme geschaut? Gutes oder Schlechtes? Gutes oder Schlechtes? Ich habe tatsächlich 4 Filme geschaut und ich kann bei allen 4 sagen, dass die für mich sehr gut waren. Mhm. Auch wenn das einige vielleicht jetzt schockieren wird. Und das waren, du weißt ja schon. Jetzt kommt's. After Love. After Forever. Ja. So, 4. Teil. Den habe ich gesehen, fand ich wieder sehr amüsant. In seiner das schneid mal raus. In seiner das bleibt sowas von drin. In seiner toxischen Darstellung einer Beziehung, die sich jetzt schon in den 4. Film hineinzieht. Ja. Konnte ich sehr gut lachen, den Kopf schütteln. Wunderbar, wunderbare Unterhaltung. Dann habe ich gesehen The Retaliators, ein horrorartiger Film, sehr gory, mit den Five Finger Death Punch, die da in kleinen Rollen mitspielen. Also die haben da mitgespielt, weil ich hatte nur mitbekommen, dass dieser Film wohl sehr auf seinen Soundtrack bedacht ist, mit unter anderem Asking Alexandria, ich weiß nicht, ob Killswitch Engage da auch noch irgendwie was gemacht hatte. Nein, die haben tatsächlich auch kleinere Rollen und das Schöne an der Vorstellung war, also ich habe es im Kino gesehen, dass die nach dem Abspann noch so eine kleine Hintergrund-Sachen gezeigt haben, wo die einzelnen Foo Fighter-Leute oder so halt nochmal vorgestellt wurden und ihre Szenen nochmal kurz gezeigt wurden und wie viel. Ah ja. Sie kamen nochmal zum Interview und haben gesagt, wie viel Spaß die hatten, natürlich. Aha. So ein kleines Making-of am Film dran. Genau. Weißt du? Okay. Genau. Das kam direkt hinterher. Kannst du mir den Filmtitel nochmal nennen? The Retaliators. Retaliators, okay. Mhm. Für Fans von Metal-Musik auch bestimmt. Ja, die Musik war sehr gut untergebracht. Cool. Muss ich sagen. Dann natürlich den Hauptfilm von heute habe ich gesehen, den wir gleich noch nennen werden. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und gestern Abend in der Sneak habe ich gesehen Rimini, einen deutsch-österreichisch-französischen Film über einen, du warst ja dabei, spoilere ich jetzt einfach mal, über einen ehemalig erfolgreichen Schlagersänger, der seine besten Jahre schon lange, lange hinter sich hat, sich durchmogelt mit allen möglichen Sachen, die er da treibt und eigentlich auf, es geht nur noch weiter bergab und dann kommt seine Tochter nach 18 Jahren und verlangt halt Geld von ihm, was ihr angeblich zusteht oder sicherlich zusteht. Ja. Ja. Und dann denkt mehr man will sich, ich gar nicht sagen. Genau, dann denkt man sich, jetzt könnte der Film vielleicht, jetzt kommt nochmal ein Aufschwung. Aber das ist halt das echte Leben, was da gezeigt wird. Also der da, Film ist sehr, sehr echt, ja. Absolut. Also das ungeschönt in allen Belangen. Hast du ja eben schon gespoilert. Gestern in der Sneak saß ich natürlich daneben. Wir nehmen an einem Dienstagmorgen auf und jeden Montag ist ja auch immer im Kino die Sneak. Da wird also ein Überraschungsfilm gezeigt. Und wir als Kinomitarbeiter, wir wissen natürlich, was läuft. Und da haben wir uns gestern schon im Laufe des Tages darüber unterhalten. Und da hieß es dann schon, okay, ja, doch, das könnten wir uns doch anschauen, die Sneak. Und dann haben wir uns also auch gemeinsam getroffen und in die letzte Reihe Parkett gesetzt. Und ich bin froh, dass wir in der letzten Reihe Parkett überhaupt noch zwei Plätze bekommen haben, denn die war voll, die letzte Reihe Parkett. Da kannst du mal wissen, was wir schon für Fans haben. Die haben sich doch nicht zufällig dahin gesetzt. Auf keinen Fall, die sitzen nie dort sonst. Nie. So. Was habe ich denn zuletzt geschaut? Auch Rimini, dem ich auf Letterboxd 3,5 Sterne gegeben habe. Gestern nur 3. Aber ich bin nochmal in mich gegangen. Hast du mal geändert, ja. Ich bin nochmal in mich gegangen und habe zu diesem Film Folgendes geschrieben. Rimini ist ein Film übers Altwerden, Verlieren und Scheitern. Er hinterlässt mich nachdenklich. Da steckt viel Wahrheit und ungezeigte Trauer drin. Fühlt sich sehr echt an, was wir ja schon gesehen haben. Und als Endsatz einfach nur nochmal, nimm die 200 Euro und geh. Fand ich irgendwie bezeichnend. Das ging mir in dem Film im Kopf rum. Den habe ich gestern sehr Abend gut. gesehen. Sehr, sehr gut. Ansonsten habe ich in der Woche, in der wir uns jetzt nicht gesprochen haben, viel One Piece geschaut. Bin jetzt bei Folge 730 ungefähr. Und dann kam plötzlich eine Empfehlung für Marcel the Shell with Shoes On. Habe ich bei Letterboxd gesehen, dass zwei Arbeitskolleginnen den mit 5 Sternen bewertet haben. Und ich habe den das sofort geschrieben in unsere Cine-Circle-Gruppe. So, hä? 5 Sterne? Den muss ich sofort schauen. Ich habe ihn mir angeguckt und habe Folgendes dazu geschrieben. Sowas Gutes habe ich lange nicht mehr gesehen. Eindeutige 5 Sterne ohne zu zögern. Marcel the Shell hat ein grandioses Storytelling, ist wahnsinnig echt. Da sind wir wieder beim Adjektiv echt. Das kommt heute wirklich nochmal. Authentisch. Glaube ich. Authentisch wie wir. Ist so authentisch wie wir. Ist wahnsinnig echt und sieht dabei so wunderschön aus. Das ist unfassbar. Die Liebe zum Detail, die Kunst des Filmemachens und die cleveren Ideen beeindrucken hierbei dauerhaft. Die darin enthaltenen philosophischen Themen machen Marcel the Shell zu einem Pflichtfilm. Ich bin absolut schockverliebt und würde jedem, wenn er mich jetzt fragt, so, ja, nimm mir mal deine Top 5 Filme, ich würde diesen Film nennen, weil er wirklich fantastisch ist und auch so niedlich, so innerhalb des Lebens, den muss man sich ganz, ganz dringend anschauen. Marcel the Shell with Shoes On. Die Synchronisation des kleinen Marcel, der übrigens eine kleine Muschel ist, ist sehr, sehr schön eingearbeitet in die ganze Geschichte. Es handelt sich hierbei so ein bisschen um eine Mockumentary. Marcel wird gesprochen von, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, wie sie heißt, Jenny Slate. Vielleicht hat man jetzt kein Bild vor Augen, aber Jenny Slate kenne ich unter anderem aus dem Film The Polka King, wo natürlich mein lieber Jack Black die Hauptrolle ist und sie spielt seine Frau Marla Levan. Okay. Ist eine echte... Ich habe Ich habe tatsächlich, seit ich Netflix habe, und das ist schon ein paar Jahre her, ja, wo ich mir das abonniert habe, aber Polka King steht seit dem ersten oder zweiten Tag auf der Liste, die ich schauen möchte. Ich habe es noch nicht gemacht. Mach das! Ich meine, der ist 2017 einfach rausgekommen. Als ich gehört habe, dass der rauskommt, habe ich ihn sofort geguckt. Ich habe ihn, glaube ich, dann in der Woche 2 oder 3 Mal geguckt. Ach krass. Weil der ist wirklich, das so gut? Der ist wirklich gut. Es ist halt auch wieder ein Film über eine wahre Begebenheit. Ja. Und das gefällt mir sehr, sehr, sehr, gefällt mir sehr schön, wie, wie Mr. Levan sagen würde. Ist eine Empfehlung. Dafür ist Netflix gerade so noch gut. Was Netflix dann allerdings nicht gut gemacht hat, ist, wir haben gestern Abend Rimini geguckt, gescheiterter Schlagersänger. Ich habe mich dann gestern Abend noch zum Einschlafen erbarmt, Netflix aufzumachen und mir den Film I Used to be Famous anzugucken. Grauenvoll, sage ich dir. Grauenvoll. Also Rimini hat alles richtig gemacht. Er zeigt ungeschönt die gescheiterte Existenz eines ehemaligen Schlagersängers. Und I Used to be Famous hat eine ähnliche Prämisse. Und zwar geht es hier um einen verzweifelten ehemaligen Popstar, der von einem Comeback träumt. Ein anderes Mitglied aus seiner ehemaligen Boyband ist groß rausgekommen. Er kämpft allerdings um jeden Gig in jeder kleinen Kneipe und wird meistens nicht genommen, bis er dann irgendwie mit so einem Keyboard draußen auf der Fußgängerzone was üben will, weil ihn auch niemand in einem Club spielen lässt. Und ein autistischer Schlagzeuger trommelt dann so ein bisschen dazu mit. Und erst fühlt er sich gestört, aber eine Sekunde später findet er es gut. Und 2 Sekunden später findet die gesamte Menschenmasse, die sich um die herum vereinigt, gut. Und das ist so, so unecht. Dieser Film ist absolut unecht, super geschönt, völlig konstruiert. Sowohl Sänger als auch Schlagzeuger sind nichts Besonderes. Und das kann ich sagen, weil ich bin Sänger und ich bin Schlagzeuger. Und ich fand sie beide nicht gut. Hauptsache Netflix hat was rausgeballert. So viel I Used to be Famous. Wah. Na, werde ich mir nicht anschauen. Ja. Ich glaube, der würde mir auch gar nicht vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wie man auf solche Filme kommt, aber... Das war jetzt tatsächlich so das neue Release von ist Netflix. Ist einfach bei den... War auf meiner Startseite einfach direkt zu sehen. Ja, okay. Ich glaube, Netflix wollte mich einfach mal wieder ärgern. Haben sie geschafft. Wenn Filme nicht mal zum Einschlafen reichen, dann... Dann zum Ärgern. Boah. Ich habe leider nicht in Mubi reingeschaut die Woche. Ich auch nicht. Ich hatte wenig Zeit. Ja, ich auch. Leider. Unser Hauptthema hat uns ja auch viel Zeit gekostet. Zumindest mich. Ich habe ja ein riesengroßes Manifest geschrieben. Ja. Erzähl mal kurz, wie wir zu dem Film gekommen sind. Wie sind wir auf den Film gekommen? Ich war im Kino, ich wollte mir irgendwas angucken, ich war gerade in der Nähe, bin zu dir an die Theke gekommen und bin kurz in Känguru-Verschwörungen reingegangen. Ne? Bin da 25 Minuten wieder raus, weil ich ihn nicht so gut fand. Und dann habe ich dir irgendwie gesagt, ich weiß nicht, was ich gucken soll. Dann hast du doch, glaube ich, gesagt, guck dir Mother an, oder? Ich habe es anders in Erinnerung. Du hast irgendwas erzählt von einem anderen Film, den du für Mother hieltest. Ja, Und ich weiß bis heute nicht, welchen ich meine. Ich weiß auch nicht, was du da gemeint hast, aber du fingst dann an zu erzählen von der Handlung und ich dachte, das ist nicht der Film. Ja, guck dir den mal an. Es ging irgendwie um Frauenrechte in meiner Erzählung, glaube ich. Ich hatte den mit einem anderen Film verwechselt, wo ich gerade nicht... Aber Jennifer Lawrence spielt da mit, oder? Ich glaube auch, dass Jennifer Lawrence da mitspielt, genau. Es ging irgendwie um eine Frau, die die Frauenrechtsrevolution irgendwie mit ins Rollen bringt, aber da habe ich richtig was durcheinander gebracht. Und da hast du gesagt, hier Mother, ist was anderes, gucken dir nochmal an. Und da habe ich ein riesengroßes Manifest mitgeschrieben. Ich habe sehr, sehr, sehr, sehr viele Stunden da reingesteckt und dann erst gemerkt, dass ich in einem Tunnel war. Der Film hat mich in einen Tunnel gezogen. Und deswegen finde ich es auch heute gut, dass wir drüber sprechen und die ganze Arbeit nicht umsonst war. Erstens das und dass du dich aus dem Tunnel wieder befreien kannst. Ja, der hat mich jetzt wirklich eine knappe Woche gepeinigt, dieser Film. Wahnsinn. Immer wieder an dieses Dokument ran, da habe ich halt den Film von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde komplett miterzählt. Quasi ein Hörbuch. Ein Drehbuch. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Es ist schlimm. Naja, gut. Fangen wir mal. Ich muss immer noch. Okay. Das ist schon sehr viel Arbeit gewesen. Es war echt doof. Aber da bringen wir mal eine ganz kurze Einführung. Darren Aronofsky ist der Regisseur dieses Films. Da wollte ich übrigens auch gerne noch kurz darauf eingehen, dass Yves und ich bei dem Film Rimini gestern, hatte ich ihm noch, als der Film gerade angefangen hat, gesagt, oh Mensch, hier guck mal, der Hauptdarsteller, das könnte auch Mickey Rourke sein. Und stimmt, ja. Der ganze Film hat sich wirklich wie eine deutsche gescheiterte Schlagersänger-Variante von The Wrestler angefühlt. Das ging dir auch so. Das hast du mir so bestätigt. Mhm. Ja, ja. Umso lustiger ist es, dass Darren Aronofsky, bevor er Mother gemacht hat, The Wrestler auch gemacht hat. War das direkt davor? Nicht direkt davor. Oder? Es war einer der Filme davor. So wie auch Pi, System im Chaos, ist von Darren Aronofsky. So wie auch Requiem for a Dream, ein Meisterstück. Vielleicht kommen wir da auch irgendwann mal dahin, über den Film zu sprechen. Black Swan, The Wrestler eben halt. Und ich bin sehr gespannt auf The Whale mit Brendan Fraser. The Whale, genau. Da habe ich richtig Lust drauf. Wann kommt der? Dieses Jahr noch, oder? Oh, ich bin mir gar nicht sicher. Er war halt jetzt auf dem Fantasy-Film-Festival, wenn ich mich nicht irre. Wurde er gezeigt und da... Ja, da müsste man mal hingehen. Ja, das wäre so schön. Fantasy-Film-Festival, da sind ja auch dann die ganzen Leute da, die den Film einkaufen und in die Kinos bringen. Ja, deswegen hat er im Moment meines Erachtens nach noch keinen Kinostart. Wird aber sicherlich in die Oscar-Saison gehen. Also zwischen Oktober und Januar wird er auf jeden Fall rauskommen. Der Film hat 121 Minuten Lauflänge. Mother ist von 2017 und hat überraschenderweise ein FSK 16. So, weiß ich nicht, ob mir da jeder zustimmen würde, aber 12 hätte es auch getan. 12 hätte gereicht. Ja. Oh Gott. Ich möchte nicht die Therapiestunden sehen, die sich da zusammenfinden, wenn da Leute mit ihren Sechsjährigen reingegangen wären. Das kannst du nicht verantworten. Das geht wirklich nicht. Aber dazu werden wir auf jeden Fall im Laufe der Besprechung kommen. Eine IMDb-Wertung von 6,6 hat der Film. Würdest du dem zustimmen, jetzt wo du ihn gesehen hast? Da können wir ja schon mal ein bisschen Foreshadowing betreiben. Also ich finde, bei den 6,6 zeigt sich schon sehr stark die Polarisierung im Publikum. Mhm. Ich glaube, dass das wirklich genau die Mitte von dem ist, was die Leute denken, nämlich sehr, sehr gut oder sehr, sehr schlecht. Und dann findet sich dann auf einmal eine 6,6 von 10 da. Ja. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die tatsächlich so denken, dass es eine 6,6 ist, sondern dass es in zwei Extreme hineinreicht. Ja, stimmt, ganz genau. Ich würde jetzt auch nicht sagen, eine 6,6. Für mich ist er bei einer 7,5 ungefähr sogar angesiedelt. Mhm. Aber ich würde ihn auch ähnlich. Ich glaube, die Negativstimmen, die gehen dann halt aber auch wirklich so sicherlich auf eine 1 oder auf eine 2 und reißen das Ganze runter. Ja, ja. Nichtsdestotrotz hat der Film bei seiner Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig auch Buhrufe und stehende Ovationen gleichzeitig eingestrichen. Ja. Das macht das sehr, sehr deutlich. Und Darren Aronofsky sagte, dass das Ausrufezeichen im Titel sich auf die letzten 30 Minuten des Films bezieht. Da kann man schon mal ein Ausrufezeichen dahinter setzen, oder? Also, ja. Nimmt das Ausrufezeichen während des Filmeschauens der letzten 30 Minuten auf jeden Fall vorweg. Aber hallo, ey. Da müssten eigentlich 3 stehen. Können. 3 dicke Ausrufezeichen. Ja. Fett und unterstrichen. Noch ein kleines Trivia, was mir im Film nicht aufgefallen ist. Ich habe ihn wirklich sehr, sehr akribisch geschaut. Manchmal nach 2 Minuten Stopp gemacht und habe aufgeschrieben oder mir ins Handy gesprochen, was ich da gerade gesehen habe. Aber was mir nicht aufgefallen ist, ist, dass Jennifer Lawrence im ganzen Film über barfuß läuft. Ja, da hast du recht. Das ist mir an sich so jetzt auch nicht aufgefallen. Ne? Aber stimmt ja. Also Wenn man jetzt drüber nachdenkt, wenn man es weiß, richtig. Man sich, ach ja, die hatte tatsächlich, ich habe sie nie mit Schuhen gesehen. Also von der anderen Seite her gedacht. Das fand ich auf jeden Fall auch irgendwie noch erwähnenswert interessant. Willst du kurz auf den Cast eingehen oder soll ich das noch schnell abfrühstücken? Ich weiß, du magst kein Frühstück. Es spielen mit Jennifer Lawrence. Aha. Oscar prämiert. Javier Bardem. Hat er auch einen Oscar? Glaube. Javier Bardem hat, glaube ich, wenn dann nur für No Country for Old Men was bekommen. Hm. Aber da bin ich mir nicht schon, ganz sicher. Wer zu ihm jetzt kein Gesicht hat, das ist Captain Salazar in Flucht der Karibik 5. Ja, die breite Masse kennt ihn daher wahrscheinlich. Sein eindeutig bester Film. Ich glaube, da sind wir uns einig, da ist er No Country for Old Men. Das habe ich tatsächlich, also den Film habe ich komplett ausgeklammert aus seiner Vita. Wahnsinn, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, stimmt, er war ja dabei. Ja, ja, deswegen. Da, unglaublich. Um halt ein Gesicht dazu zu haben, gleich erst für das Ding. Ja, Rafir bei dem. Wer denn noch so? Allstars wie Ed Harris, Michelle Pfeiffer spielen mit. Oh, Moment. Dann. Wer? Michelle Pfeiffer? Ja. Ist das nicht Michelle Pfeiffer? Das ist korrekt. Alles klar. Warum habe ich diese Musik gerade eingespielt, Eve? Warum? Ja. Gangsters Paradise. Mhm. Soundtrack zu welchem Film? Zu, wie heißt er denn? Och man, mir liegt's auf der Zunge. Ja. Sag du mal. Dangerous Minds. Dangerous Minds. Ja. Aus dem Jahre 1995. Und da hat sie zusätzlich auch im Musikvideo mitgespielt, wo sie einfach die erste Szene des Musikvideos ist. Sie läuft in diesen dunklen Raum, setzt sich auf obercool verkehrt herum auf den Stuhl und fragt Coolio, wofür das alles war. Ach, sehr, sehr schön. Deswegen, ich hab's nicht mehr so gut vor Augen. Sie guckt auch ein bisschen fies, oder? Ja, ja, sie guckt sehr bestimmend, weil sie ist ja eine Lehrerin bei Dangerous Minds, die in so einem Ghetto, in so einer Ghetto-Schule sich irgendwie durchsetzen muss. Und deswegen hat sie auch diesen Killerblick drauf. Deswegen haben auch die ganzen Schulkids nach kurzer Zeit Respekt vor ihr. Ein Killerblick, den sie im Film hier auf jeden Fall auch wieder hat. Oh ja. Sehr unangenehme Rolle hat sie. Also ich finde sogar, dass sie hauptsächlich dafür verantwortlich ist, dass die Gruppendynamik so kippt. Ja, weiß ich nicht, ob man jetzt die kleineren Rollen auch noch nennen will, die kurz mal vorkommen. Ach, da habe ich nur zwei aufgeschrieben. Brian Gleason und Domhnall Gleason spielen die Brüder jüngere sind und ältere Bruder, Brüder. Ja. Die und sind Brüder. Auch im echten Leben Brüder sind. Die haben sogar schon mal zusammen als Brüder vor der Kamera gestanden. Und zwar bei der Serie Frank of Ireland. Gibt es zu sehen auf Amazon Prime. Aha. Und Domhnall Gleason kennt man halt als Bill Weasley aus Harry Potter Filmen. Und Ex Machina. Ja. Grandioser Film. Da hat Der ist das. Ja, ja. Ah, jetzt hast du auch ein Gesicht. Genau. Jetzt kann ich das Gesicht endlich zuordnen. Ja. Und The Revenant spielt da auch noch eine etwas kleinere Rolle. Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, den größeren, den jüngeren Bruder kennt man nur aus Snow White and the Huntsman und Logan Lucky. Beides sehr der kleine ist toll. Rollen. Ich liebe Logan Lucky. Den habe ich noch nie gesehen. Ah. Das habe ich mir nur aufgeschrieben, aber mach das mal. Ich kenne ihn nicht. Ich gucke mir gerne mal an. Okay. So viel zum Cast. Dann gib uns doch mal einen kleinen Abriss des Films, dass wir so ungefähr wissen, wovon wir sprechen. Und dann gehen wir gerne ein bisschen ins Detail bei brisanteren Szenen. Also, die Situation ist folgende. Wir haben ein verheiratetes Ehepaar in einem Haus, das sehr für sich, umrandet von Wald, steht. Keine Zivilisation etc. Es gibt im ganzen Film keinerlei Namen für Personen. Ja. Deswegen kann ich jetzt hier auch keine nennen. Genau, sie kümmert sich darum, das Haus aufzubauen, zu restaurieren, gibt ihrer ihre ganze Hingabe da rein. Er als Autor leidet unter einer Schreibblockade, kann nicht schreiben, ihm fehlt die Inspiration. Ja. Und auf einmal klopft's oder klingelt's an der Tür und ein Fremder tritt herein, der sich als Fan entpuppt später. Seine Frau kommt dann noch nach, dann kommen plötzlich die beiden Söhne, es kommt zum Streit, der eine erschlägt den anderen. Ein Streit zwischen Brüdern. Zwischen den Brüdern, genau. Einer der Brüder stirbt, kommt ins Krankenhaus, stirbt dort. Mhm. Genau, die Trauergesellschaft dringt dann plötzlich ins Haus ein, es kommen wieder mehr Leute, mehr fremde Menschen, das Haus füllt sich, alles wird chaotischer und am Ende geht alles in Flammen auf, sage ich es einfach mal so. Kann man schon mal so vorwegnehmen, ja. Mit Flammen beginnt auch der Film. Mit Flammen beginnt der Film und er endet mit Flammen. Das finde ich auch schon sehr interessant. Hier würde ich gerne ganz kurz... Einen Film gefunden, der am Anfang was anspricht, was am Ende wieder aufgenommen wird. Ja, ja. Über Demolition Man. Ach, herrlich, oder? Ich mag solche gespannten Bögen. Ja. Da würde ich ganz kurz in die erste Szene mal ganz ein bisschen reindiven. Wir sind jetzt übrigens bei einer halben Stunde deutlich zackiger als beim letzten Mal. Ich finde bis hierher schon mal gut. Die erste Szene. Eine Frau steht in Flammen. Sie hat offensichtlich Verletzungen, aber in ihrem Blick sieht man überhaupt keine Angst vor dem Feuer. Man sieht sogar einen gewissen Willen oder eine Bestimmtheit in den Augen. Hast du das auch gesehen? Ich habe die... Eine Bestimmtheit habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe eher so ein bisschen Wut gesehen, ehrlich gesagt. Wut? Hm. Ah. Ja gut, okay. Kann ich die Handlung dann ist, leider erst am Schluss wieder was dazu sagen. Genau. Sie schließt dann auf jeden Fall die Augen, weiß die Überblende auf dem schwarzen Bildschirm. Da steht dann Mother mit einem Ausrufezeichen. Und dann fällt sofort auf, und ich finde, das macht der Film genau richtig, er zieht dich sofort in den Bann, er lässt dich keine Sekunde gelangweilt. Ja. Und zwar wird sofort ein mysteriöser Gegenstand. Wie nennt man denn das? Hier einen roten Hering oder so nennt man das sowas immer. Ja. Wird auf einem kleinen Podest sorgfältig platziert und dann erneuert sich auf einmal das Haus. Und man ist sofort als Zuschauer gespannt. Mhm. Hä, was sehe ich hier gerade? Ist das jetzt irgendwie was Übersinnliches? Ist es ein Fantasy-Film? Würdest du eigentlich sagen, es ist ein Fantasy-Film? Fantasy klingt jetzt zu sehr nach Trollen und Drachen für mich. Fantasy ist halt auch was, was einfach in der realen Welt so nicht existiert. Das ist richtig. Ich würde eher esoterisch sagen. Mm-hmm. Das zerstörte Haus regeneriert sich auf jeden Fall. Esoterisch. Und das allererste, wo ich auch auf den Zyklus bitte kommen will, ist, dass Mutter, ja, du hast ja schon gesagt, es hat niemand in dem Film wirklich Namen. Es gibt Mutter, es gibt er, also ihn, ja, das ist der Autor. Dann gibt es Mann, Frau und dann gibt es noch die Brüder. Das sind jetzt die Bezeichnungen im Abspann, oder? Ja, genau, richtig. Das sind die Bezeichnungen im Abspann. Weil so wird es ja auch selber gar nicht unbedingt im Film gesagt. Er nennt sie aber, glaube ich, einmal Mutter. Ja, einmal, gut. Und sie, ihr allererstes Wort im Film, in der deutschen Synchronisation, wir werden gleich drüber sprechen, ob du das auf Englisch geschaut hast, ist Liebling. Also Mutter wacht auf, sie ist allein und sie ruft das Wort Liebling im Deutschen. Mhm. Was sagt sie denn im Englischen? Baby. Und das finde ich auch interessant. Das merken wir uns einfach mal. Sie ruft Baby. Nachdem sie gerade aufgewacht ist und das Haus hat sich aufgebaut und diese Frau hat sich in dem Bett quasi auch aufgebaut und es hat sich dann umgedreht und sagt Baby. Sie wacht quasi allein auf und ist halt verwirrt, was ist los? Ja, ja, genau, wo richtig. Wo ist ihr Mann? Wo ist er? Also sie erhebt sich, dreht ihren Kopf Richtung Kamera, schaut und ruft nach ihm. Aber hat sie mit Baby wirklich ihn gemeint? Hat sie? Ah, das ist eine gute Frage. Das ist halt eine gute Frage. Kommen wir später auf jeden Fall drauf, deswegen an der Stelle bitte merken. In jedem Fall sucht sie ihn. Genau, und findet ihn. Und findet ihn. Es wird dann aber relativ schnell klar, so ist es mir zumindest sofort aufgefallen, dass sie ihn unendlich doll liebt. Er hat da so eine etwas reserviertere Haltung ihr gegenüber, gell? Er erwidert zwar den Kuss, den sie sich zur Begrüßung dann geben, als sie ihn findet, aber irgendwie... Der Funke springt nicht richtig über, finde ich. Ja, richtig. Ist mir dann auch sofort aufgefallen. Er ist viel zu krass in seinem Kopf damit beschäftigt, eine neue Idee zu finden für sein neues Buch. Passiert aber nicht. Sie sitzen abends zusammen. Man spürt diese Anspannung und sieht sie auch. Das ist sehr gut gespielt übrigens. Ja. Wie er krampfhaft versucht, und wenn so jeder Tag abläuft, ne, da weißt du ungefähr, wohin die glückliche Beziehung hingeht. Ja. Er versucht jeden Tag krampfhaft zu schreiben, klappt nicht. Aber dann, Yves, was passiert denn dann? Es klopft an der Tür. Es klopft an der Tür und die Figur von Ed Harris betritt das Haus. Er stellt sich, glaube ich, als Orthopäde vor, aus dem Krankenhaus. Irgendeine Arztsituation, ja, hat er da. Eigentlich gar nicht so wichtig. Mhm. Und wird von Javier Bardem zum Bleiben bewogen. Er darf bleiben, er darf hier schlafen. Ja. Also Er besteht darauf, dass er bleibt. Es ist ja Nacht. Und er ist glücklich, dass diese Person jetzt als äußerer Einfluss hereintritt ins Leben. Genau. Damit er irgendwie wieder eine Inspiration bekommt, sozusagen, weil wir sehen es ja kurz vorher schon, wo er, wie du sagst, krampfhaft da sitzt, nichts zustande bringt. Man hat da schon eher das Gefühl, dass Jennifer Lawrence hinderlich ist in der Situation. Also ihn stört er. Ja, weil er ihr gar nicht so viel Aufmerksamkeit schenken will, wie einem völlig Fremden, der auf einmal reinkommt. Hm. Ich glaube, er fühlt sich durch sie auch ein bisschen unter Druck gesetzt. Meinst du Ed Harris oder Javier? Javier, in der Schreibszene vorher. Ach so, ja, stimmt, genau. Sie hat aber auch diesen Blick drauf, dass sie wirklich an ihn glaubt. Ja. Und ich glaube, das kann er nicht so richtig. Ja. Genau, Ed Harris kommt herein, die unterhalten sich an dem Abend noch sehr angeregt, Javier ist komplett begeistert von der Person, von den Geschichten, die er zu erzählen hat. Genau. Es entsteht halt sofort eine Männerfreundschaft. Was macht Mutter unterdessen? Sie bereitet widerwillig das Gastzimmer vor, weil ihre Entscheidung wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Als sie unten im Keller ist und das Bettzeug holt, hat sie eine kleine gruselige Situation. Das ist dann das allererste Mal, dass sich dieser Film als als Fantasy-Film zu erkennen gibt. Denn, ja, was soll ich sonst sagen? Die Wand bebt. Die Wand erzittert durch einen Schlag oder Schläge. Ja. Irgendwas passiert da auf jeden Fall. Und der Putz bröckelt so leicht ab. Und im gleichen Moment dann geht irgendwie die Heizung an oder so. Der Ofen, genau, wird das so ein bisschen scheinbar erklärt, dass es damit zusammen. Aber der Zuschauer glaubt das, also ich habe es nicht geglaubt. Nee, es ist sicherlich auch sofort nicht irgendwie aufgefallen. So. Wieder mehr Fragezeichen. Innerhalb der ersten 45 Minuten hat man so viele Fragezeichen drauf, und da komme ich aber dann später noch drauf. Und dann kann wieder alles passieren. Jedenfalls hast du ja schon vorweggenommen, dass der Fremde sich als Riesenfan entpuppt. Er ist schwer krank und wollte seinen Lieblingsschriftsteller noch kennenlernen. Genau, hat er hier gemacht und entdeckt dann im Büro diesen Kristall, den wir vom Anfang schon mal gesehen haben, der in das Regal gestellt wurde. Ja, das wertvollste Gut des Hauses. Ja, und möchte ihn unbedingt berühren, darf das aber nicht. Ja. Also ist sehr schützend in der Situation, Javier Bardem, für seinen Kristall, weil er wohl dieser Kristall die Inspiration für sein Werk bisher war. Da fragt man sich natürlich, warum ist er das jetzt nicht mehr? Ja, er sagt hier sogar ganz genau, dass es ein Geschenk ist, ein besonderes Geschenk. Dann steht im Raum die Frage, die der Fremde, also Ed Harris, dann auch in Richtung von Jennifer Lawrence stellt. Die Frage lautet nämlich, haben Sie ihm das geschenkt? Ist das von Ihnen? Das stimmt, ja. Das ist eine sehr interessante Frage. Was man allerdings auch erst wieder zu schätzen weiß, diese Frage, wenn man das Ende des Films gesehen hat. Das ist richtig. Sie verneint es auf jeden Fall. Und wirkt so ein bisschen angegriffen dadurch auch. Genau. Durch die Frage. Genau. Das, weil sie es halt ihm nicht geben kann, weil sie ist ja gerade irgendwie halt nicht in der Lage, seine Schreibblockade zu lösen, die er aktuell hat. Ja. Und sie war auch nicht dafür verantwortlich für das, was er bisher geschrieben hat, denn das ist ja halt dieser komische Kristall, den er woanders her hat. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Was noch jedenfalls ist, erzählt genau. Javier Bardem, dass er damals bei einem Brand fast alles verloren hat. Er wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann fand er fand diesen Gegenstand in der Asche. Und ab diesem Moment, sagt er, wendete sich alles zum Guten und er lernte seine Frau kennen. Dann schaut er Jennifer Lawrence an. Sie freut sich. Ist es das allererste Mal im ganzen Film, dass er sich ein bisschen gewertschätzt hat? War aber auch nur so vor Fremden halt. Ne? Das ist so typisches, ja, wir sind glücklich. Das Gästebett ist fertig. Husch, husch, ab ins Körbchen. Aber nein. Der Fremde bekommt einen schweren Hustenanfall. Javier kümmert sich um seinen Gast. Um seinen Gast. Ganz bewusst hier auch so geschrieben. Später in der Nacht sieht Jennifer Lawrence, dass es ihm schlechter geht. Im Gästezimmer oder im Gästebad kotzt sich dieser gerade über der Toilette aus. Da bemerkt man auch eine Wunde am Rücken des Gastes, genau. Die auch schon wieder total mysteriös ist. Das ist das nächste große Fragezeichen. Die von Javier Bardem sehr schnell verdeckt wird. In dem Moment, wo er sieht, dass sie da steht, geht da direkt die Hand drauf. Sie soll die Männer allein lassen in der Situation und sie geht. Aber da habe ich mich gefragt, was soll das? Hast du noch eine Erklärung für diese Wunde? Für die Wunde? Ja. Wir haben später ja eine Szene, als sie ins Bad geht, also Jennifer Lawrence, ins Bad geht und bemerkt, dass irgendwie der Abfluss der verstopft ist von der Toilette, genau. Dann nimmt sie den Pömpel und da sind plötzlich irgendwelche Organe, die das verstopfen, kommen zum Vorschein. Ja, das ist richtig eklig. Ich weiß nicht, kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, sollen das Nieren sein? Oh. Also ich weiß halt nicht, in dem Moment, als ich dieses organische Es wäre naheliegend, Ed Harris hat eine Wunde, erbricht sich in die Toilette und in der Toilette ist später dann von ihr gefunden irgendwelche Organe, solche kleinen Dinger. Sie stupst das dann mit dem Stab, mit dem Griff von dem Pömpel an, das quiekt kurz, gibt irgendwie Blut von sich und verschwindet dann im Abfluss allein. Das wird gar nicht so richtig nochmal thematisiert. Und das ist einfach ein riesengroßes, fettes Fragezeichen. Sehr mysteriös. Ist das jetzt ein Parasit gewesen, dachte ich mir. Es hat mir auf jeden Fall Unbehagen eingeflößt. Parasit, wie die Gäste es ja eigentlich für sie sind. Ja. Und vor allen Dingen stellt sich mir noch die Frage, stellt sie sich das eigentlich alles nur vor? Weil sie hat ja auch regelmäßig ihre, Anfälle. Halluzinationen, Schwächeanfall. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber sie muss aber wann treten Medizin die denn immer auf? Die sind immer dann, wenn irgendwas dem Haus angetan wird, glaube ich. Ist mir aufgefallen. Also wenn irgendwas kaputt geht oder irgendjemand sich nicht? Ja, doch, erzähl mal weiter. Ich denke auch. Dann bekommt sie immer so eine Art Krämpfe und das Bild wackelt, gefühlt das Haus halt mit. Und gerade am Anfang ist es ja, glaube ich, 2-3 Mal zu sehen, dann berührt sie irgendwie die Wand von dem Haus. Oh, das ist eine schöne, und dann, das sind schöne Montagen. Dann kommt wie so eine Art Vision, die sie dann hat. Sie sieht dann das Herz des Hauses. Das Herz des Hauses pochend. Mhm. Und mit jeder Szene, mit jeder Vision, die da später im Film kommt, ist dieser schwarze Schatten, habe ich es jetzt in meinen Notizen genannt, wie so ein schwarzes Gift, was da Besitz ergreift und immer mehr von diesem Herzen einnimmt. Ja. So wie sie das ja dann im Haus, wenn sie sich umschaut, immer mal, wenn irgendwas passiert, was das Haus oder sie selbst angreift, sieht sie immer diesen schwarzen Schatten, den wir am Anfang ja auch schon gesehen haben. Da hat sie sich zurückgezogen. Ja, genau. und das Haus quasi wurde wiederhergestellt. Und hier breitet er sich immer mehr aus. Am Anfang noch ein bisschen, da siehst du ihn kurz und er verschwindet wieder. Und je weiter wir dem Film fortschreiten, desto mehr besitzergreifend ist dieser Schatten, keine Ahnung. Ja, richtig, so habe ich mir das auch notiert. Hier ist vielleicht noch kurz zu erwähnen, dass als sie weggeschickt wird von den beiden Männern, sie soll die erstmal in Ruhe lassen, dem Gast geht es schlecht, ist sie daraufhin etwas bockig, das sieht man, und wie so ein kleines Mädchen, wie so ein kleines eingeschnapptes Mädchen, stupst sie dann so das Feuerzeug von dem Regal. Ah, ja. Und das fällt dann runter. Nichts Großes quasi, denkt man sich erstmal. Aber da es drin vorkommt, muss es ja irgendwas noch mit dem Film zu tun haben. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Und dann bekommt sie nämlich ihren ersten Anfall im Film. Ihr wird schwummrig, sie kriegt Halluzinationen von dem schwarzen Schatten, den du erwähnt hast. Und rettet sich halt gerade so noch mit gelber Medizin. Und sie geht ohne Javier zu Bett. Schläft also wieder alleine ein. Wacht auch alleine auf. Denn Javier hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Und dem Gast, dem geht's blendend, als wäre nichts gewesen. Und dann klingelt es an der Tür. Dann klingelt's wieder. Sie will gerade Frühstück machen. Plötzlich steht die... Michelle Pfeiffer! Die Frau von Ed Harris, gespielt von Michelle Pfeiffer, vor der Tür, die jetzt quasi nachkommt und halt auch zum Bleiben bewogen wird. Ja, und an der Stelle wird Mutter, also Jennifer Lawrence, auch wieder komplett übergangen, denn sie öffnet die Tür, aber der Fremde, also Ed Harris, Mann, ist sofort da, geht an ihr vorbei, begrüßt sie und holt sie schon ins Haus rein. Jennifer Lawrence hat keine Chance. Genau, richtig. Ja. Dann habe ich mir hier ganz kurz aufgeschrieben, in den nächsten 20 Minuten gibt es Kaffee, Kuchen, einen Wanderausflug der beiden Männer, unangenehme Gespräche mit Michelle Pfeiffer, auch sehr indiskrete Gespräche. Sie versucht sich da richtig einzumischen und wird so richtig bissig. Ein merkwürdiges Wesen, das sich in der Toilette heruntergespült wird, darüber haben wir eben gesprochen, und das unerlaubte Betreten des Büros von Javier durch die zwei Fremden. Denn beide werden schon wieder angezogen von diesem verdammten Kristall. Von dem Kristall. Und ich finde, in der Aufnahme, als Jennifer Lawrence das bemerkt, dass sie da hochgeht, ist die Kamera auch sehr gut gemacht. Denn sie schwenkt mal kurz hoch. Also das Büro ist eine Treppenetage höher. Ja, man sieht das dann so ein bisschen durchs Geländer, glaube ich. Man sieht durch das Geländer dieses so ein gleißendes Licht, was wahrscheinlich von dem Kristall ausgeht und wie Michelle Pfeiffer halt das Büro betritt, darf sie ja nicht. Genau, wurde sie auch kurz vorher schon darüber informiert. Ich fand aber sehr interessant bei den Fragen, die da gestellt werden von Michelle an Jennifer, warum sie überhaupt das Haus restauriert. Also sie stellt da direkt die Frage, ist es nicht viel einfacher, günstiger, das komplette Haus neu zu bauen, statt jetzt hier viel Arbeit reinzustecken und es zu restaurieren? Ja. Und da sagt sie ja, aber es ist doch sein Haus, es ist sein his home, sagt sie, glaube ich. Ja, er ist hier Englischen. Aufgewachsen, ne? Und I want to make a paradise. Ah. Also sie will für ihn das Paradies schaffen, in dem er sich wohlfühlt. Ja. Und schöpferisch in Form seiner Bücher halt tätig werden kann. Und ja, im Laufe des Films wird das halt alles zerstört. Was sie da bisher aufgebaut hat, sie ist ja noch gar nicht fertig auch. Ja, ist richtig. Immer mal wieder während des Films am Wände verputzen oder was weiß ich. Da hatte ich übrigens einen interessanten Fakt gelesen. Ich habe ja eben die gelbe Medizin erwähnt. Ach ja, genau. Und man sieht in einer Szene, ganz besonders in der Szene mit Michelle Pfeiffer, wo sie dann so ein bisschen auch eine Führung durchs Haus kriegt, alles ein bisschen zusammengefasst. Die Farbe, die sie da an die Wand packt, ist auch so ein Gelbton. Also sie schaut sich ja zwei verschiedene Farbtöne an. Einmal so ein komisches Grau. Ja. Und dann so ein ins leicht ocker gehende Gelb. Und eine Theorie besagt halt tatsächlich, dass es keine Medizin ist, sondern dass die getrocknete Farbe sie sich in Wasser auflöst und das dann trinkt. Aber sie. Das ist auch nur eine Theorie, okay, die ich im Internet gefunden habe. Okay. Wollte ich mal erwähnt haben. Ja, jedenfalls, es kommt, was kommen muss. Wir sind ungefähr bei 40 Minuten Laufzeit. Yves, hör mal, was da poltert. Hör mal, was da poltert. Der Kristall fällt da runter. Oh nein. Mm. Er zerspringt auf dem Boden. Ah. Und wie soll es anders sein? Javier Bardem ist natürlich stinkesauer. Er schreit, sagt raus mit euch. Und Jennifer Lawrence auch sehr geschockt, was da gerade passiert ist. Ed Harris mit Michelle Pfeiffer verlassen das Büro, entschuldigen sich 85 Mal gefühlt. Ich habe auch mitgezählt, 85 Mal war's. Ich wollte auch mal was zählen, nicht nur du. Genau, und dann er kniet dann da, die Scherben vor sich und ist, weiß nicht, so wie sagt man denn? Er ist völlig verzweifelt und zerdrückt die Scherben, genau, in seinen blutigen Fäusten. Drückt die Scherben in seine Fäuste, genau, und das Blut quillt heraus. Auch davon ist Jennifer Lawrence sichtlich schockiert und wird von ihm, als er das bemerkt, dass sie ihn immer noch beobachtet, halt auch rausgeschickt. Ja. Sie möchte die beiden Eindringlinge dann komplett rausschmeißen. Sie entschuldigen sich und gehen weg und werden dann eine Minute später. Minute später gefühlt im Nebenraum beim sexuellen Akt erwischt, bei offener Tür. Ja. Sehr skurril. Ed Harris nagelt Michelle Pfeiffer und Javier seine Tür zu. Die Bürotür zu. Ja, das stimmt. Genau. Es ist einfach nur frech. Es ist absolut frech. Sie sagt, es ist besser, wenn ihr jetzt geht oder wenn sie jetzt gehen. Und die fühlen sich nicht rausgeschmissen, sondern die gehen einfach ins Nebenraum und Was sagst du? Na, wir haben uns doch entschuldigt oder so. Ja, genau. Michelle Pfeiffer fängt halt die Diskussion dann an und sagt, hä, aber wir haben uns doch entschuldigt und versteht überhaupt nicht, warum Jennifer Lawrence jetzt so sehr darauf besteht, dass sie gehen sollen. Es ist schon frech. Mhm. Also Reist hier merkt man halt schon, dass die Dinge überhand nehmen. Also alles Schlag auf Schlag. Mhm. Alles passiert immer schneller, aufeinanderfolgend. Wie gesagt, also der Kristall zerspringt. Die Eindringlinge da, die invasiven Eindringlinge, haben plötzlich Sex im Nebenraum, werden erwischt. Javier Bardem in der nächsten Szene oder im nächsten Kameraschwenk gefühlt nagelt das Büro zu, weil seine schöpferische Kraft dahin ist. Der Kristall ist weg. Er streicht dann auch noch die Bretter weiß später, um, keine Ahnung, den Anschein überhaupt des Büros verstecken zu wollen, dass da halt wirklich gar nichts ist. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob das auch eine gewisse Charme ist, dann. Jedenfalls hast du gerade schon gesagt, es passiert ab dem Moment wirklich ein Ding nach dem anderen. Das Tempo zieht sehr an. Schlag auf Schlag, ja. Wir kriegen dann zwar nochmal eine ganz kleine Ruhephase, aber prinzipiell geht das jetzt hier wirklich richtig zur Sache. Und da kann ich auch verstehen, dass der ein oder andere ungeübte Zuschauer bei so einem Film sich dann denkt, ach, puh, das ist jetzt aber unlogisch. Die lassen sich nicht rausschmeißen, gehen im Nebenraum Sex haben. Was ist das denn für ein Film? Das ist dann so der erste kleine Dämpfer, den man wahrscheinlich nehmen kann. Aber man muss weiter zugucken, denn während Jennifer Lawrence weiterhin versucht, die Fremden rauszuschmeißen, kriegt sie erstmal die Order, den doch gefälligst erstmal einen Kaffee zu bringen. Das ist auch sehr, sehr schön. Die Situation wird allerdings aufgelöst, indem einer der Söhne der beiden Fremden in das Haus spaziert. Ganz selbstverständlich. Es wird schon gar nicht mehr geklingelt. Mhm. Also er steht ja, glaube ich, einfach so in der Tür plötzlich, ne? Ja, er ruft halt auch die Mutter. Also die Fremde. Seine Mutter. Genau, seine Mutter. Ja. Begegnet dann allerdings Jennifer Lawrence im Flur irgendwie so, ne? Im Foyer. und fragt sie dann halt auch, wer sind Sie denn? Und allein die Frage, die tut richtig weh. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Das ist mein Haus. Das ist ihm aber auch scheißegal. Ne? Er geht da gar nicht weiter drauf ein. Kurz danach kommt der ältere Sohn und dann sind wir bei dem heftigen Streit. Der ältere Sohn kommt, es geht, glaube ich, irgendwie ums Erbe oder so. Ja, genau. Es geht ums Erbe. Und die beiden Brüder kommen in Streit. Wird ein Stuhl geworfen, der zerstört wird. Die beiden prügeln aufeinander ein und der eine stirbt. Natürlich kommt das bei dem Handgemenge zu einem tödlichen Unfall, ist doch klar. Ich erkläre kurz, wie. Der Türgriff wurde von dem jüngeren Bruder, der den Älteren verfolgt hat, beim Vorbeilaufen mitgenommen. Nee, andersrum. Der Ältere hat den Jüngeren verfolgt. So rum war's. Das Gesicht des älteren Bruders, nee, des jüngeren Bruders, Mensch, da kommt man aber auch durcheinander. Ich glaube, das ist komplett egal. Ja, ja, ist völlig egal. Er wurde auf jeden Fall mit der Spitzenseite des Türknaufs bekannt gemacht. Das hat man auch schon gut gesehen. Stimmt, der Türknauf wurde ja kurz vorher von Javier Bardem abgeschlagen von Richtig. Seiner Bürotür. Und dadurch ist diese Tötungswaffe überhaupt auch erst in den Besitz der Eindringlinge gekommen. Ja, jedenfalls, der ist offensichtlich tot. Also, ne? So gut wie, blutet wie ein Schwein. Und Jennifer Lawrence ist mit im gleichen Zimmer. Sie kauert da. Sie wurde gerade entdeckt, denn ja, sie ist Zeugin des Mordes. Völlig panisch. Ja, ja, das ist auch das erste richtige dicke Trauma. Bis jetzt wurde sie nur respektlos behandelt. Aber jetzt ist das erste kleine Trauma dann auch schon da. Zum Glück kommt Javier und rettet die Situation, greift sich einen älteren Bruder, haut ihm auch erstmal ordentlich mit dem Kopf auf so ein Glas drauf. Und dann innerhalb von Sekunden verlassen alle Leute das Gebäude. Der ältere Bruder flieht durch die Hintertür. Die Fremden und Javier wollen den anderen Bruder sofort ins Krankenhaus fahren. Und da passiert jetzt was. Nach einer Dreiviertelstunde Laufzeit, unsere Jenny wird hier wieder komplett alleine gelassen. Sie will aber nicht alleine sein, hat sie ihm auch eben gerade noch gesagt. Das kommt allgemein überhaupt als Thema immer wieder vor im Film, dass sie nicht alleine sein will und ihm das auch sagt. Er hört sie aber immer irgendwie nicht so wirklich. Jedenfalls kommt dann die Kameraeinstellung wie zum Anfang des Films. Sie ist alleine vor dem Haus, als sie Javier gesucht hat und alle sind weg. Da habe ich mir notiert, dass ab jetzt wieder alles passieren kann. Das war eine sehr rasante Dreiviertelstunde und im Prinzip sind wir jetzt wieder da, wo wir am Anfang des Films waren. Mit einem Unterschied, denn das Haus hat eine bleibende Wunde erhalten. Durch das, was gerade passiert ist. Ja, ja. Also sie begibt sich ja dann darauf, den Schaden, der da passiert ist und das Blut alles wegzumachen, Ordnung zu schaffen im Haus. Eine bleibende Wunde ist eine schöne Metapher für das Blutfleck, was dann auch... Und dort an der Stelle, wo der eine Sohn von den beiden Gästen, nenne ich es jetzt mal, gestorben ist, ist halt eine große Blutlache, die sie anfängt wegzuwischen und ein Fleck geht nicht weg. Ein Fleck will nicht weg, sie versucht alles und bemerkt, dass das quasi eine Wunde in den Dielen ist, in dem Haus. Ja, deswegen. Das Haus ist verletzt worden an der Stelle. Und sie, glaube ich, stochert sie da mit dem Finger, geht sie kurz ran, ne? Ja, so ein bisschen. Eigentlich ist das ganze Blut da schon weg, außer dieser Fleck da, so ein bisschen eingetrocknet sieht das aus. Sie geht mit ihrem Finger da so ein bisschen dran und auf einmal öffnet sich diese Wunde in den Keller. Und wo kommt dann auf einmal das ganze Blut her? Weil Blut tropft in den Keller in eine Glühbirne rein. Und da kommt ein richtig guter Effekt. Ja, das ist, glaube ich, auch im Trailer zu sehen, ne? Als Schock. Ja, ich glaube. Denn sie macht dann das Licht, macht das Licht an und diese Glühbirne zerplatzt, diese blutige, blutvollgelaufene Glühbirne zerplatzt. Das Blut spritzt an die Wand, die wir vorher schon erbebend gesehen haben. Ja. Und läuft quasi auseinanderlaufend die Wand herunter und bildet wie so ein Tor. Genau, ich habe mir einen Türumriss an einer bröckeligen Wand. Türumriss, genau. Den sie dann mit einer Zange oder, ist ja auch egal, mit irgendeinem Werkzeug, macht sie dann ein Loch da rein. Ja. und entdeckt eine Tür oder ein Tor und kann das öffnen. Und da ist plötzlich ein anderer Raum dahinter. Mit einem Öltank und einem Frosch, der entgegenkommt. Da habe ich mich auch gefragt. Muss ich auf diese Kröte jetzt achten? Ich denke mal schon, dass sie jetzt nicht durch Zufall nur da ist. Im Internet stand irgendwas mit, ist eigentlich egal, will ich jetzt hier nicht sagen, was mir selber nicht so gefällt. Aber in der Bibel sind Frösche, so wie wir sie kennen, natürlich auch eine Plage. Ja, genau. Da habe ich mich dann auch Hier in der Szene springt er halt nur kurz entgegen und ist dann weg. Ja. Für die es aus anderen Filmen kennen, Paul Thomas Anderson, Magnolia, gibt es eine Szene, in der tatsächlich Frösche vom Himmel regnen. Da dachte ich zuerst dann dran. Ja. Also Frösche, glaube ich, heißen an sich nichts Gutes. Und in dem Moment, als dieser Frosch da auftaucht, sollte das wahrscheinlich auch nichts Gutes heißen. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. Auf einmal geht da eine Wand oder eine Tür auf, die hinter einer Wand verputzt ist. Drin ist ein Öltank, hast du ja schon gesagt. Die Kröte kommt raus. Aber das war's dann auch erstmal, denn sie hört oben ein Geräusch. Ja. Denn die Javier Bardem ist zurück. Noch nicht ganz. Jennifer Lawrence geht erstmal wieder hoch, weil sie nach dem Geräusch schaut. Und dort sieht sie das zerrissene Foto ihres Mannes auf dem Boden. Wenn man genauer hinschaut, dann sieht man auch, dass die Augen irgendwie rausgekratzt sind. Also da hasst jemand den Schriftsteller. Uha. Also es wurde doch auf jeden Fall noch kosmetisch nachbearbeitet und dann zerrissen das Foto. Jennifer Lawrence will es gerade aufheben, als der ältere Bruder hinter ihr auftaucht, der sich sichtlich wundert. Man hat dich alleine gelassen? Und da kommt dann schon so ein Unbehagen. Ist aber unbegründet, denn der ältere Bruder sagt dann einfach nur, okay, dann viel Glück. Er hebt nämlich nur seine Brieftasche auf, die hat er da vergessen. Viel Glück und du verstehst es ja doch, sagt er noch kurz zu ihr und geht dann durch die Haustür raus. In der Szene, wo er seinen Bruder erschlägt und Jennifer Lawrence daneben liegt und das beobachtet, sagt er, they always loved him more than me. Ja. You did this. Also er weiß die Schuld von sich, denn die anderen sind schuld, weil sie haben den anderen Bruder mehr geliebt als ihn. Und in der Szene, die du jetzt gerade gemeint hast, they left you all alone. Ja. You do understand. Ah, okay. Damit wird sie auch wieder nicht so geliebt wie die Fremden gerade in dem Moment. Ja, genau. Ist das die Metapher? Genau. Glaube ich schon, dass das die Verbindung sein soll. Okay, weil ich habe es in der deutschen Synchro da nicht so ganz so, du verstehst es ja doch und ich denke mir so, was versteht sie jetzt genau? Die englische Fassung macht da jetzt gerade ein bisschen mehr Sinn. Oder ergibt mehr Sinn. auf jeden Fall soweit echt interessant. Lawrence stürmt sofort zum Telefon, fühlt sich total unsicher, obwohl von dem älteren Bruder auch gar keine Gefahr gerade mehr ausging. Könnte das auch was zu tun haben mit dem ersten Buch, wo die Fremden eh schon Fans davon sind? Weißt du, was ich meine? Ja. Weil die diskutieren dieses Erbe und hat tatsächlich der Schriftsteller mit seinem Buch dafür gesorgt, dass der eine weniger bekommt als der andere, weil der das Buch so geliebt hat. Und es ist ganz weird. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es hier alles ein bisschen biblisch ist. Ich bin da leider nicht so fest, aber ich hatte mir da gegen Ende noch ein bisschen was aufgeschrieben, als ich bei meinen Recherchen auf was getroffen also, bin. Also Javier Bardem als schöpfender Gott und Ed Harris, Michelle Pfeiffer als Adam, Eva, die Söhne Kain und Abel. Ja, richtig, genau. Der eine den anderen erschlägt. Und Mutter wäre halt Mutter Natur, die ja Mutter mit Natur Gott, die Gott ja das Zuhause gibt, um was zu schaffen. Mutter Natur ist ja zwingend notwendig, damit Gott überhaupt auf ihr, in ihr was erschaffen kann. Und als heilige Maria natürlich auch. Die dann später noch schwanger wird. Da kommen wir gleich dazu, denn ja, Javier kommt nach Hause, nimmt sie in den Arm, sie ist in Sicherheit. Der Sohn ist natürlich im Krankenhaus verstorben, wie wir uns das schon denken konnten. Und jetzt kehrt doch hoffentlich wieder ein Stückchen Normalität ein. Javier ist da, sie ist da, alle Leute sind aus dem Haus. Geht es jetzt endlich wieder normal zu, denkt sie sich in der Situation nämlich an. Morgen, der Tag, soll einfach wieder normal werden, habe ich mir aufgeschrieben. Ich mache meine Arbeit und Javier hat hoffentlich eine Geschichte, die er schreiben kann. Ja. Das nächste Kapitel habe ich genannt The Day After Today. Okay. Ja, die Trauergesellschaft bricht dann einfach ein. Richtig. Also, die klingeln da, glaube ich, auch gar nicht mehr. Die kommen einfach rein, oder? Ja, ich habe mir aufgeschrieben, der nächste Morgen. Ein absoluter Albtraum. Nichts ist so, wie es eigentlich sein sollte. Sie wird von ein bisschen Lärm geweckt. Also man hört gar keine Klingel oder so. Es ist direkt der Lärm da. Der kommt von unten. Eine ganze Trauergemeinschaft versammelt sich unten, um offensichtlich Abschied von dem älteren Bruder zu nehmen. Von dem jüngeren. Von einem der Brüder. Es ist auch egal. ja, Jennifer wusste natürlich noch von nichts. Hat deswegen auch nicht die richtige Kleidung an, als sie runtergeht. Da wird sie von Michelle Pfeifferchen natürlich auch direkt darauf hingewiesen. Und das ist sehr, sehr unangenehm. Javier hält eine Trauerrede, als sie runterkommt. Und zwar eine Trauerrede, die eines Schriftstellers würdig ist. Die gesamte Gemeinschaft, es sind ungefähr 10 Leute, ist völlig ergriffen. Später soll auch Jennifer Lawrence noch Worte zu dem Toten verlieren und ist sichtlich überfordert. Und hier kommen immer mehr Leute rein. Immer mehr Leute kommen rein. Sie geht immer wieder an die Tür. Die ersten 2 Male noch 3, 4, 5 Leute kommen rein, ignorieren sie. Und plötzlich ist Jennifer Lawrence nur noch ein unbedeutender Gast. Eine Aushilfe in ihrem eigenen Haus. Ja, sie macht Dreck weg, Scherben weg. Ja. Wird selbst gefragt, durch wen sie denn jetzt hier... Ja, genau. Und wen kennen Sie hier oder so ähnlich? Richtig. Wie auf so einer schlechten Party. Ja, sie kommt gar nicht mehr hinterher. Alles überfordert sie. Sie hat keinerlei Kontrolle mehr. Es ist der absolute Kontrollverlust, Chaos. Ja, ja, ja. Und es wird immer chaotischer. Mit jeder Minute, die dieser Film ab dann nimmt, wird es chaotischer. Und man selbst als Zuschauer hat, glaube ich, auch deutliche Schwierigkeiten, dann noch mitzukommen, was jetzt hier alles passiert überhaupt. Einfach so viel passiert. Es sind nur noch Menschenmengen im Bild, obwohl wir ja immer noch in diesem kleinen Haus sind. Ja, sie wird respektlos behandelt. Leute lassen sich von ihr kaum noch was sagen, sei es, dass sie nicht will, dass zwei Personen Sex in ihrem eigenen Schlafzimmer haben. Sie will auch nicht, dass ihr Haus einfach gestrichen wird. Das passiert alles. Sie will auch nicht, dass sich Leute auf eine Spüle setzen, weil die noch nicht angeschlossen ist. Das ist den Leuten scheißegal. Natürlich kommt so, wie es kommen muss. Die Spüle kracht zusammen, die Wasserleitung liegt offen. Es spritzt Wasser in den Raum. Jennifer Lawrence schreit wie am Spieß und verscheucht alle. Sie will, dass alle verdammt nochmal abhauen. Und in dem Moment sind dann auch plötzlich alle weg, oder? Javier kommt kurz vorbei, versucht sie zu beruhigen, sie geht runter in den Keller, um das Wasser abzustellen und auf einmal wird es oben ruhig. Ist es jetzt endlich vorbei? Leider nein. Nicht so wirklich. Sie kommt nämlich aus dem Keller hoch und auch ein interessantes Detail. Jetzt sind die beiden endlich mal länger als ein paar Sekunden allein. Und schon kommt es zum Streit. Mit ihm allein in der Wohnung kann sie sich nun auch endlich mal durchsetzen. Sie ist wütend, weil ihre Bedürfnisse, seit es das erste Mal geklopft hat, ignoriert werden. Es kommt zur Sprache, was man die ganze Zeit schon in ihrem Gesicht gesehen hat. Er schreibt die ganze Zeit kein einziges Wort und sie renoviert das ganze Haus. Er lädt einfach die ganze Zeit Leute ein. Es geht die ganze Zeit nur um ihn. Um ihn, seine Arbeit, dass er Spaß hat, versucht Inspiration zu finden, sie aber nicht kriegt. Sie würde sich wünschen, dass sie die einzige Inspiration ist, die für ihn nötig ist, um ein Buch zu schreiben. Das sieht man ganz deutlich. Er sagt dann allerdings zu ihr, Und gibt auch ein bisschen Gegenpfeffer, dass nun mal nicht alles so sein kann, wie man es sich wünscht. Das ist so eine richtig beschissene Antwort in einem Streit. Und sie erwidert, genauso beschissen, dass sie sich ja auch Kinder wünsche, aber dass es ja nicht geht, weil er sie ja nicht mal beglücken könnte. Und daraufhin kommt es zum Sex zwischen den beiden. Endlich steht er seinen Mann, denn das lässt er sich nicht sagen. Ja. Und nächste Kapitel trägt bei mir den Namen Happy Time. Was möchtest du dazu noch sagen? Ich würde einfach sagen, dass am nächsten Morgen ist halt plötzlich schwanger. Klappt direkt. Sie spürt es ganz genau. Sie ist sofort schwanger. Und da kommt dann auch wirklich mal ein schöner Moment zwischen beiden. Er freut sich wirklich ehrlich. Sie freut sich ehrlich auf das, was kommt. Und plötzlich springt Javier auf, denn er hat eine Idee. Er ist inspiriert. Er muss etwas schreiben. Zettel und Stift. Es muss sofort geschrieben werden. Jennifer Lawrence freut sich sichtlich. Und es scheint jetzt endlich schön zu sein. Endlich. Oder? Das wäre doch der perfekte Abschluss eines Films. Aber nicht bei diesem Regisseur. Also er sagt, glaube ich, was seine Inspiration betrifft, Last night, those people, their pain, their love behind their pain, and then you, us, and now love, life. Richtig. Also er ist selber so überwältigt, was da jetzt alles passiert ist, dass aus diesem Tod, der gestern noch betrauert wurde, und der Liebe, die in diesem zu dieser Person, dieser verstorbenen Person da gezeigt wurde, und der Liebe, die dann zwischen den beiden sich so ergeben hat, jetzt neues Leben, neue Liebe entstanden ist. Und das, glaube ich, ist so der Kern, der ihn jetzt dazu bewegt, wieder zum Stift zu greifen und Neues aufzuschreiben. Sie ist dann, wie du schon sagtest, sehr glücklich darüber, kippt auch ihr Pulver weg, was sie als Arznei. Die verabschiedet sich da komplett von ihrem gelben Medikament. Genau. Du weißt ja, was man sagt über Leute, die einfach so schnell Medikament absetzen. Da braucht nur eine Kleinigkeit passieren und es kann übel ausgehen. Also sie scheint auf jeden Fall hoffnungsvoll. Das Haus selber ist aber immer noch verwundet. Also es ist nicht alles heile Welt. Richtig. Da ist schon noch irgendwie was. Sie zieht einfach aber den Teppich darüber. So, zack. Richtig. Also es kommt ein Zeitsprung. Man sieht's nicht. Es kommt ein Zeitsprung. Jennifer Lawrence ist dann im 9. Monat hochschwanger. Javier schreibt an sein Buch. Beziehungsweise hat das Buch schon fertig. Macht dann so ein Nacharbeiten. Sie will dann zu Javier, denn das Kind hat das erste Mal getreten. Und was habe ich mir hier aufgeschrieben? Das kann ich kaum mehr entziffern. Genau, sie stößt zu Javier und er, jetzt kommt wirklich was, das hat mir ganz große Fragezeichen in den Kopf gebracht. Er hat so einen Zettel in der Hand von der Post und freut sich über diesen Zettel. Und wir kriegen diesen Zettel einfach nicht gezeigt, außer dann mal ganz kurz ein bisschen verschwommen. Ist das jetzt ein Zertifikat? Ist das eine Auszeichnung? Ist es eine Seite seines Buchs? Ist auf jeden Fall ein großer Zettel und er freut sich krass darüber. Jenny, also Jennifer Lawrence, bekommt das Papier gereicht. Sie guckt es sich an, sagt nichts und sie muss sich setzen. Da kriegt man ein Close-up auf ihr Gesicht und eine Überblende in einer Art Rückblick. Weißt du noch, was in dem Rückblick ungefähr passiert? Nee. Hab ich gerade nicht vor Augen. Da ist sozusagen die Szene vom Anfang. Javier steht vor einem völlig verkokelten Haus und alles drumherum ist auch zerstört, kaputt, verkokelt, verbrannt. Eine Frau greift seine Hand und die Umgebung beginnt sich in einem Umkreis von 500 Metern zu regenerieren. Alles wird wieder grün, ein Stück Paradies, übernatürlich oder nur ein Traum. Das ist die Rückblende, die wir sehen, als sie quasi diesen Zettel für sich selbst thematisiert. Sie sagt nichts dazu. Sie freut sich da nur. Sie sagt, es ist wunderbar, es ist perfekt. Und ja. Ja, weil sie den Eindruck hat, dass sie jetzt die Inspiration war. Fragt aber kurz danach, ob sie ihn jetzt verliert. Also es zeigt sich auf jeden Fall dann deutlich, ist ja mit dem, genau, wegen dem tretenden Baby eigentlich zu ihm gekommen. Ja. Und er wechselt halt sofort von der Thematik auf sein Werk. Ja, was richtig. Ihm ja viel wichtiger ist. Ja. Also es geht dann gar nicht mehr um das Baby. Ich glaube, das ist mir auch ein bisschen aufgefallen. Das ist der Punkt an der Stelle. Ja. Dass Raffi das Baby sagt in dem Moment nein, schon wieder niemals, niemals wirst du mich verlieren. Ja, ja, klar. Aber geht ja dann ganz schnell, weil so oft zusammen sehen wir die dann nicht mehr in den nächsten Minuten. Das stimmt. Bis zum Schluss. Denn jetzt kommen natürlich die nächsten Fans. Ja, ganze die Presse wird eingeladen, die Verlegerin ist am Telefon. Richtig, richtig. Jetzt geht's richtig los. Jetzt geht's richtig. Also wir dachten, das war schon richtig krass bisher. Ihr habt ja keine Ahnung. Jetzt kommt nämlich die letzte halbe Stunde, die dieses Ausrufezeichen verdient hat. Mhm. Und das ist echt, das ist ein dickes Ausrufezeichen. Also, Chaos pur, alles geht kaputt, die Leute nehmen, also als, weiß ich nicht, als Fans dringen sie in das Haus ein, wirklich als, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich habe hier was aufgeschrieben, vielleicht hilft uns das ein bisschen. Und zwar heißt dieses Kapitel Herzlich Willkommen. Das Buch ist ein voller Erfolg. Draußen sind ein Haufen Presseleute. Und da muss natürlich auch mal jemand auf die Toilette. Javier sagt zu Jennifer Lawrence noch, ich kümmere mich vor dem Haus darum, alles ist gut. Ich komme gleich wieder zu dir rein. Sie will, dass er sofort alle wegschickt. Tut er aber nicht. Es kommt früher oder später dazu, dass da die vielen Menschen, wo übrigens kein einziges Auto irgendwo zu sehen ist, kleiner Fakt, es gibt keine Autos dort, wo kommen die ganzen Menschen auf einmal her? Die sind gepilgert. Da muss auf jeden Fall jemand auf die Toilette. Und es geht wieder los. Im Haus befinden sich wieder fremde Menschen. Lawrence fühlt sich sofort zurückerinnert an die schlimmen Momente vor 9 Monaten. Und plötzlich ist das Haus, die Toilette, zu einer Warteschlange geworden. Ein bisschen Tourismusfeeling kommt gerade auf, als Jennifer gefragt wird, ob sie denn ein Foto von einem Pärchen machen könnte, was sich neben dem Blutfleck fotografieren lassen möchte. Ja. Einer der Gäste möchte sich auch einfach im Haus schlafen legen und verlangt nach Privatsphäre. Jennifer sagt, nein, das ist mein Haus. Und er zitiert offensichtlich aus Javiers Buch mit den Worten, nein, der Dichter schreibt, das Haus gehört allen. Und da wissen wir schon. Said it's everyone's house, ja. Ja, sagt er. Da wissen wir schon, dass Javier hier auf jeden Fall der Schuldige ist. Ja. Also es ist wie so ein Belagerungszustand, ja, der dann plötzlich eintritt. Wie selbstverständlich wird sich am Essen bedient. Eine lange Tafel wird vorbereitet. Alle Ressourcen des Hauses werden verbraucht. Jenny kann wieder nichts tun. Javier verlagert die Presse. Und sie jetzt kann. Bitte? Sie kann ja auch nur zuschauen, wie alles passiert. Also sie hat gar keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Ja. Javier verlagert die Presse jetzt auch in den Innenbereich des Hauses. Also hat aufgegeben, das alles vor dem Haus abzuhalten. Der mysteriöse Zettel von vorhin wurde kurz thematisiert. Die Verlegerin wollte ihn sich gerne anschauen, aber ein Hardcore-Fan beschützt diesen Zettel, als wäre es ein heiliges Aquädukt. Verteidigt das Heilige permanent bissig, habe ich mir hier aufgeschrieben. An anderer Stelle beobachtet Jennifer Lawrence dann, wie eine ältere Frau ganz selbstverständlich eines seiner Bücher sowie einen Kugelschreiber klaut und versucht zu verschwinden. Und da ist dann auch der Moment, da gerät alles außer Kontrolle. Die Leute fangen an, das ganze Haus zu plündern, kaputt zu machen, wirklich mit Absicht Wände einzuschlagen und nur ein Stück Mauer sich zu klauen, damit man irgendwas hat von dem Schriftsteller. Das ist richtig. Die wollen Reliquien haben. Richtig. Schließlich flieht sie hoch ins Schlafzimmer, wo der Lärm erstmal nicht so laut ist. Jenny schaut aus dem Fenster und sieht eine Schar von Leuten mit Taschenlampen auf das Haus zu rennen. Also Leute klauen was und gehen weg. Ein paar Leute, aber noch viel mehr Leute kommen von außen auf das Haus zugerannt. Also das hat noch lange kein Ende für sie. Also alle Menschen, die da gezeigt werden, sind in dem Moment komplett egoistisch und auf sich bedacht. Und es herrscht einfach nur pures Chaos. Ja, sie guckt auch noch mal kurz in das Haus rein, halt in das Herz des Hauses, das wird immer schwärzer. Die schwarze Pest zieht das Herz des Hauses zusammen und sie weiß, dass es wahrscheinlich Zeit ist, das Haus zu verlassen. Unten haben sich jetzt bereits übrigens auch schon Hardcore-Fans bereit erklärt, Dienste des Schriftstellers wahrzunehmen und die Leute zu segnen. Es gibt eine Fotowand. Ja. Es gibt alles, was einen Kult glücklich machen würde. Das Ganze Segnung, wird sehr ernst Prozession. Genommen. Prozession. Ja. Es wird wie so eine Art, ja, das wird dann nicht so eine Art. Das wird dann wie sogar so eine Art Techno-Party, weil der Film nutzt wenig Musik, aber wenn, dann schon sehr untermalend. Und hier hat man dann eine Szene, wo sogar Techno-Musik gespielt wird. Eine riesengroße Party. Naja, sie will gerade ihre Sachen packen und gehen. Das Kinderbett wird sogar geklaut übrigens. Toiletten werden abgerissen, Tische rausgetragen. Das hat man alles schon. Selbst Javier hat große Probleme, seine Frau zu beschützen, denn er ist jetzt mittlerweile bei ihr, hat sie in den Arm genommen. Allerdings bekommen beide Pfefferspray in die Augen. Sie kriegt auch noch ordentlich eine aufs Maul. Ihre Klamotten werden zerrissen. Sie hat große Mühen, sich durch das Haus zu bewegen. Dann fallen sogar Schüsse. Dann läuft sie durch einen Raum, wo die Verlegerin höchstpersönlich, also es ist so krass, was da passiert, wo Leute mit Papiertüten über dem Kopf auf den Boden geschmissen und in den Kopf geschossen werden, um sich von Leuten zu trennen. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Frauen hinter Stacheldraht weggeschlossen. Ja, es ist so heftig. Und dann kriegsähnliche Zustände, die da jetzt hier hochkommen. Ja, ich habe hier auch noch aufgeschrieben. Einfach komplett. Es wirkt so, als wären Jahrzehnte einer Entwicklung innerhalb von 5 Minuten in dem Haus abgelaufen. Aus Anstand wurde Anarchie und jetzt vollkommene Verzweiflung. Die Überlebenden wirken ausgehungert und erschöpft, weil es gibt dann diesen Moment, wo Jennifer Lawrence auch getötet werden soll, aber eine Explosion und das SEK kommt da auch noch irgendwie rein. Das verhindert das dann alles und dann lichtet sich so ein bisschen der Nebel. Und Jennifer sieht Javier, der Wächter genannt wird dann übrigens auch. Er versucht sie jetzt zu beschützen, will sie auf ein Podest hochbringen. Der Podest ist natürlich auch das Büro, was er vorhin zugenagelt hat. Ist ja so ein bisschen. Öffnet er jetzt wieder? Das öffnet er. Und gibt einen stille Raum für sie, um in Ruhe die Geburt vollziehen zu können. Ja, denn immerhin, sie ist hochschwanger in dem ganzen Getümmel gewesen. Und das ist sehr, sehr, sehr, sehr strapazierend. Das Kind wird geboren. Hey, genau. Haben wir das gerade gleichzeitig gesagt? Nein, eigentlich nicht. Das Kind wird geboren und sie gibt es aber nicht her. Ja. Sie will es ihm nicht geben, denn sie befürchtet es halt, dass er es weggibt, wahrscheinlich schon. Weil die ganzen Anhänger, wir haben ja dann auch Stille. Alle warten nur, das Baby zu sehen, glaube ich. Richtig. Und er setzt sich vor sie auf den Stuhl und will das Baby haben. Und verdammt, Worten, ist der gut im Warten. I'm his father. Und sie sagt, but I'm his mother. Ja. Und sie gibt es nicht her. Sie will es beschützen. Und wie es so ist. Ein Tag vergeht, eine Nacht vergeht, noch ein Tag vergeht. Ja, und irgendwann wird sie müde, schreckt auf und das Kind ist weg. Sie springt auf und er trägt das Kind hochhaltend präsentierend zu seinen Jüngern. Ja, alle jubeln. Die jubelnd sich freuen und plötzlich ist das Kind weg. Es wird von der Menschenmenge hochgehalten und jetzt musst du vorsichtig sein. Jetzt musst du wirklich vorsichtig sein. Verstörendste Szene im ganzen Film und als ich den damals im Kino gesehen habe. Krass, oder? Ich wusste ja, was jetzt passiert, weil ich habe den das zweite Mal gesehen. Damals im Kino war ich wirklich absolut schockiert. Ich habe hier ein paar Sätze. Es sieht halt auch so richtig fies aus. Ja, es sieht sehr fies aus. Ich habe hier ein paar Sätze dazu geschrieben. Jennifer springt auf und will sofort ihr Baby zurück. Sie will es Javier aus der Hand nehmen. Sie dreht sich um Aber das Kind ist schon gar nicht mehr in seinem Arm. Es befindet sich in der Menschenmasse. Das war natürlich eine super Idee von ihm. Das Baby wird in guter alter Stage-Dive-Manier wie ein Rockstar über die Köpfe der Jünger gereicht. Es passiert das Unvermeidliche. Das Genick des Babys bricht. Und das, da gefriert einem wirklich das Blut in den Adern. Mhm. Man hört es auch und man sieht es. Sofort ändern sich die Lichtverhältnisse des Films übrigens. Das Baby wird weitergereicht bis zu einem selbsternannten Hohepriester-Anhängertyp. Der hat mit Sicherheit nichts Gutes dabei vor. Er versichert Jennifer, dass das Kind nicht tot ist. Es lebt. Man muss nur genau hinhören. Aber alles, was man hört, sind die winselnden, weinenden Geräusche der umliegenden Leute, die gemerkt haben, dass sie gerade das Baby getötet haben. Darf ich kurz zitieren? Er sagt, he's not dead. The voice still cries out to be heard. Loud and strong. Daraufhin bricht Jennifer heftig in Tränen zusammen. Ich meine, hallo, sie hat gerade wirklich alles verloren. Alles. Sie geht auf den Altar zu und bekommt einen Blick auf das auseinandergerissene, in Stücke geschnittene Kind. Und das Fleisch des Kindes wird unter den Jüngern verteilt. Sie essen es. Mhm. Hierzu hat übrigens Darren Aronofsky was geschrieben. Er erklärt, dass das Baby der Mutter ein Messias ist. Das wird durch die Tatsache bestätigt, dass er der Sohn von ihm ist, ne, von ihm, ja. Jesus. Die Jünger da draußen haben ihm auch Gaben gegeben, sind also dann die heiligen drei Könige. Und die Tatsache, dass nach dem Tod des Babys, der Kreuzigung, die religiösen Anführer sagen, dass er gar nicht tot sei, denn es ist der Glaube an die Auferstehung Christi. Hm. Essen die Anbeter sein Fleisch, so wird es auch mit den Hostien gemacht in der Kirche, naja. Symbolisch. Und außerdem kann die Mutter auch als jungfräuliche Mutter gesehen werden, weil man nicht wirklich den Akt des Sexes sieht, sondern nur eine weiße Überblende, und weiß ist das Symbol für Jungfräulichkeit. Das ist das Statement vom Regisseur zu dem, was mit dem Kind hier passiert. Das ist. Danach musste ich auch erstmal wirklich durchatmen. Das ist schon eine harte Szene, wie die dann auch schmatzend das Fleisch vom Baby essen. Sie versucht vor allen Dingen verzweifelt ein paar Stücke des Fleisches aus den Händen der Gästen zu zerren, aber es gelingt ihr nicht. Also nimmt sie sich eine Glasscherbe und rastet komplett aus. Ein paar Leute sticht sie auch nieder. Ja, oder? Also sie schreit dann die Leute fast an. What are you doing? Ja. You killed him. Und sie antworten irgendwie, we can't let him be killed for nothing. Mhm. Das ist auch die Meinung, die sich Javier dann auch zu eigen macht, als Jennifer Lawrence ihm halt auch sagt, was da gerade passiert ist. Javier ist nicht wirklich sauer. Er sagt auch, okay, das ist jetzt passiert, wir müssen lernen, damit umzugehen. Vielleicht bringt uns dieser Tod quasi auf ein neues Level. Ja. Wir haben alle was daraus gelernt. What happened could change everything. Ja, genau, das könnte uns alles verändern und wir müssen lernen, den Leuten zu vergeben. Ja. Also spätestens hier konnte ich nicht mehr. Also sie reißt sich dann von ihm los, sucht dieses Feuerzeug, was sie in der ersten Hälfte des Films noch vom Schränkchen sie hat einen Plan, sie hat direkt einen Plan. Vom Schränkchen gestoßen hat, hinter den Schrank, holt sich das Feuerzeug, rennt runter in den Keller zu diesem Öltank, reißt diesen auf mit einem Werkzeugstück, sodass das Öl hinausfließt, und Javier Bardem und seine Gefolgschaft folgen ihr halt in den Keller. Und er sagt so, was hast du vor, glaube ich. Vergiss nicht, dass sich unter ihr sogar der Boden auftut. Das ist auch wieder so eine übernatürliche Sache. Sie hat die Hände so auf dem Boden, schreit richtig laut und unter ihr tut sich der Boden auf. Richtiger Riss in dem Boden. Das ist auch nochmal was Übernatürliches. Verschwindet! Verpisst euch aus meinem Haus, so sagt sie es im Deutschen. Das habe ich mir leider nicht auf Englisch aufgeschrieben. Ja, das Feuerzeug von vorhin, was schon zweimal zu sehen war. Ach nee, doch, ich hab's hier. You never loved me. It's all about how much I loved you. I gave you everything. You gave it all away, sagt sie zu Javier Bardem. Ja, das kommt dann danach, genau. Hm. Das Zippo ertönt und Jenny steht brandgefährlich mit dem Feuerzeug über dem austretenden Öl. Und hier frage ich dich wieder, ist es heiß hier drin oder bin ich das? Javier ist sofort zur Stelle, mit der Meute natürlich, und versucht sie abzuhalten mit den Worten, ich liebe dich. Jenny sagt, du hast mich nie geliebt. Du hast nur geliebt, wie sehr ich dich liebte. Ich habe dir alles gegeben, du hast alles weggeworfen. Das ist das, was du gerade auch im Englischen erwähnt hast. Sie lässt das Feuerzeug fallen und besiegelt damit das Schicksal des ganzen Hauses. Das wurde in der ersten Szene des Films schon gezeigt. Wir sehen fast die gleiche Szene, aber es ist eine andere Frau. Ganz am Anfang vom Film hat man eine andere Frau in den Flammen gesehen, wenn man da genau schaut. Und die Szene endet in einer weißen Blende. Kommen wir zum letzten Kapitel des Filmes. Ich habe es genannt Metamorphose. Und da gibt es einen kleinen Dialog. Hatte ich mir jetzt eigentlich überlegt, ob wir den vielleicht zusammen vorlesen. Das sind jetzt nur 4-5 Sätze. Ja. Ich habe es dir geschickt. Ach, guck an. Ja. Ich Technik. Toll. Würde sagen, dass du Jennifer Lawrence sprichst. Ist jetzt natürlich auf Deutsch, ne? Wo muss ich anfangen? Das ist jetzt tatsächlich auf Deutsch. Also, ich gebe die kurze Einführung. Javier ist zu sehen, wie er Jennifer trägt. Er ist unversehrt, sie ganz schön lediert. Er trägt sie zum Anfang. Sie fragt: Wer bist du? Er antwortet: Ich bin ich. Und du warst mein Zuhause. Er legt sie auf den Altar, also auf eine Art Altar, und Jennifer sagt: Am meisten tut mir weh, dass ich nicht genug war. Javier antwortet: Du kannst nichts dafür. Nichts ist jemals genug. Ich könnte sonst nichts erschaffen. Und das muss ich. Das ist, was ich tue. Das, was ich bin. Und jetzt muss ich es erneut versuchen. Darauf Jennifer: Lass mich doch gehen. Javier sagt: Ein letztes brauche ich noch. Ich habe nichts mehr zu geben. Deine Liebe. Javier legt seine Hände auf das Herz von Jennifer Lawrence und fragt: Sie ist noch da, oder? Tu es. Und Javier greift in die Brust von Jennifer Lawrence, holt das Herz raus, bröckelt es zusammen und hat einen Kristall wie am Anfang des Films. Und hier spielt sich alles genauso ab. Es sieht alles wie neu aus, das Haus regeneriert sich, drumherum regeneriert sich alles. Und im Bett wartet eine neue Frau. Es beginnt alles von vorn. Und was sagt die neue Frau? Sie ruft im Englischen auch wieder Baby. Baby. Baby. Und da, im deutschen Liebling, ja. Und da spätestens, jetzt, während ich das gerade auch mit dir bespreche, ich habe eine Gänsehaut gerade bekommen. Weil mit Baby meint sie, glaube ich, nicht Javier. Deswegen finde ich die deutsche Synchronisation, das als Liebling zu übersetzen, ein bisschen falsch. Hätten sie da auch Baby gesagt, weil sie hat ihr Baby verloren. Es ist eine neue Frau. Es ist ein riesengroßer Zyklus des Schaffens. Es ist absolut krass. Ja. Das war der Film. So, wie fandst du ihn? Was war dein... Du warst fertig mit Schauen? Ja. Was war dein erster Eindruck in einem Satz? Was war mein erster Eindruck in einem Satz? Ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt an wahrscheinlich jede Beziehung, die ich in meinem Leben jemals hatte. Und dass ich tatsächlich meinen Partnerinnen nie genug Aufmerksamkeit oder Liebe gegeben habe. Das ist mir so krass aufgefallen, als ich diesen letzten Dialog, diese letzte Szene gesehen habe. Und deswegen hat der Film mich sehr, sehr, sehr, sehr stark getroffen, muss ich schon sagen. Das ganze Metaphorische, was da drin ist, das habe ich erst an zweiter Stelle dann richtig bemerkt. Hm. Aber das allererste ist es wirklich, dass es eine gescheiterte Beziehung widerspiegelt. Und leider Gottes halt auch meine gescheiterten Beziehungen. Hm. Er ist auf jeden Fall sehr erschlagend. Ja. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich war fix und fertig, als ich den Kinosaal verlassen hatte, damals. Boah, ey, den im Kino zu sehen, das ist was ganz anderes. Ich habe den, glaube ich, am Starttag, am Donnerstag, in der Hauptrunde abends gesehen. Auf jeden Fall sehr früh. Ich glaube, ich war tatsächlich am ersten Tag drin. Und es waren wirklich, der Saal war absolut nicht voll. Also es waren sehr, sehr wenig Leute drin. Okay. Es wurde ja, glaube ich, vorher auch so wenig wie möglich zum Film irgendwie veröffentlicht, worum es eigentlich geht, so großartig. Der Trailer, den es da gab, der wirkte eher wie so ein Psycho-Horrorfilm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass ich den Trailer nicht mal gesehen habe. Echt? Ja, den werde ich mir mal anschauen. Okay. Also du siehst halt so ein paar Schockmomente, wie diese Glühbirne zerplatzt und wie sie... In dem Trailer ist es interessanterweise so, dass es so aussieht, als würde sich dieser schwarze Schatten halt nur ausbreiten. Also ich glaube, das ist die Anfangsszene, wo er sich zurückzieht. Ja. Die da aber irgendwie rückwärts abgespielt wurde, sodass es sich clever. Ausbreitet. Clever. Ja, es wirkte alles. Und dann diese Eindringlinge, da, in dem Trailer war da null biblisches Zeug klar. Und es wirkt wie, ja, sehr mysteriös und als würde da was anderes passieren, als es dann tatsächlich tut. Es wurde nicht direkt das Baby gezeigt. Ich hatte auch eine ganz andere Erwartung an den Film, als ich mich da reingesetzt habe und war, na, das ist eine Tour de France, den zu schauen. Gerade im Kino noch fand ich das, also mit der Lautstärke, diesem einnehmenden... Sie schreit ja der auch Film, wirklich viel, ne? Die schreit viel und das, was dann in der letzten halben Stunde passiert, im Saal mitzuerleben, das war wow. Das war einfach nur krass. War ein krasses Erlebnis auf jeden Fall. Das war ganz anders tatsächlich, als ich das jetzt hatte. Ich habe jetzt auf dem Laptop geschaut bei mir zu Hause und also die Wirkung ist schon mal deutlich abgeflachter gewesen, würde ich sagen. Okay, ja. Nicht nur, dass ich wusste, worauf ich mich einlasse, sondern halt auch so, wie es rüberkam. Also wenn, dann sollte man den schon, weiß ich nicht, mit Heimkino, im Kino wird es jetzt nicht mehr gezeigt, logischerweise, aber schon möglichst groß, möglichst einnehmend auch schauen. Ja, ja. Dass man wirklich voll Film an sich schon verdient. Genau, dass man sich wirklich voll eintauchen kann irgendwie da rein. Genau, ja. Ich hatte dir ein Zitat, oder nee, es ist keine Zitat, es ist etwas, was Darren Aronofsky, der Regisseur des Filmes, eine Woche vor Veröffentlichung gesagt hatte. Hatte ich dir mal geschrieben. Ich glaube, dein Englisch ist besser, wenn du es kurz vortragen willst, ansonsten kann ich das Darren Aronofsky auch einfach selbst sagen lassen. Wenn ich es schnell finde. Ich hab's. Also ich lese das jetzt einfach so vor, ja. Genau, eine Woche vor Veröffentlichung des Films hat er das gesagt. I woke up one morning and this movie poured out of me like a fever dream. All of my previous films gestated with me for many years, but I wrote the first draft of Mother in 5 days. Within a year, we were rolling cameras, and now 2 years later, it is world premiere. I imagine people may ask why the film is such a dark vision. Hubert Shelby Jr., the author of Requiem for a Dream, taught me that through staring into the darkest parts of ourselves is where we find the light. Mother begins as a chamber story about a marriage. At the center is a woman who is asked to give and give and give until she can't give nothing more. Eventually, the chamber story can't contain the pressure boiling inside. It becomes something else which is hard to explain or describe. I can't fully pinpoint where this film all came from. Some came from the headlines we face every second of every day. Some came from the endless buzzing of notifications on our smartphones. Some came from living through the blackout of Hurricane Sandy in downtown Manhattan. Some came from my heart, some from my gut. Collectively, it's a recipe I won't ever be able to reproduce, but I do know this serving is best drunk as a single dose in a shot glass. Knock it back, salute. Krass, oder? Entschuldigung, meine schlechte Aussprache. Ja. Der Aronofsky hat noch was zum Film zu sagen gehabt. Das spiele ich hier einmal kurz ein. Would you like to say anything to the audience before they go to see Mommy? Well, I think I did already. I think it's about, you know, come if you really want to have a really intense experience. Mother is a scary movie, and I promise you, you will not be bored. That's good. Do you think it would make a good date movie? I think so. It depends on your relationship. I think it talks about relationships, and it talks about the scary parts of relationships, but it also has a lot of conversation starters. I think after the movie, the best thing to do is, you know, go get a drink, sit down, think, or take a long walk. But I think no matter what, people will want to talk about it after they see it. Oder nach dem Film einfach diesen Podcast hören. Oder so, ja. Ja, er ist auf jeden Fall sehr anregend. Ich denke, er ist, wie jeder gute Film, kann jeder irgendwie für sich was drin sehen. Mhm. Das ist mal klar. Obwohl er diese deutlich biblische Überstülpung hat, natürlich. Ja. Und die auch gar nicht so verkehrt ist. Ich meine, die Menschheit ist scheiße, raubt den Planeten aus und wir sehen es hier, wie die das Haus auseinandernehmen und alles für sich selbst haben wollen. Ja, Menschen auf Masse ist keine gute Idee einfach. Ja, das setzt sich nicht durch. Der Autor sagte, oder der Poet hat gesagt, das Haus ist für alle da. Ja, für alle, aber ja nicht so, dass jeder dann was für sich allein beanspruchen kann. Es wurde wörtlich übersetzt, so wie manchmal auch die größten Grausamkeiten passiert sind, als die Bibel oder andere religiöse Texte wörtlich übersetzt wurden und für bare Münze genommen wurden. Ja, Menschen sind scheiße. Aber es gibt auch Menschen, die nicht scheiße sind. Es gibt Menschen, die Filme bereichern, und damit schlage ich die Brücke zum letzten Punkt unseres Podcasts heute. Ich möchte nämlich jede Woche, also jeden Podcast, den wir rausbringen, alle 14 Tage, einen Synchronsprecher mitbringen, einen deutschen Synchronsprecher. Und das mache ich jetzt. Wir sind also mit dem Hauptthema fertig. Vielen, vielen Dank für das sehr intensive Gespräch über Mother. Na, ich danke. Ich habe hier noch jemanden mitgebracht. Vielleicht erkennst du die Stimme. Ich bin damals in der Schauspielschule gewesen und hatte da schon kleine Theaterprojekte gemacht. Unter anderem hatten wir gespielt Jedermann. Und da waren die ganzen Schauspielstudenten dann als, ja, im Grunde genommen Statisten oder kleine Rollen waren wir hinter der Bühne und haben halt kleine Rollen gespielt, dann auch auf der Bühne später. Und da hatte damals Wolfgang Ziffer, auch ein sehr bekannter Synchronregisseur, Schauspieler und auch Stimme, also beziehungsweise Synchronsprecher, und der hatte damals synchronisiert, das wusste ich. Ich wusste zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht, was das überhaupt bedeutet, synchronisieren. Und den habe ich irgendwann mal angesprochen und habe gesagt, du Wolfgang, ich möchte mal zugucken, was machst du denn da? Und da hat er gesagt, nee, du kommst hier nur zugucken, du machst gleich mit. Dann habe ich gesagt, aber wieso, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Und dann kam es und sollte anscheinend so sein, dass ich, weiß ich noch, im Juli oder August, ich glaube August 1990, bin ich ins Studio in der Oberlandstraße gegangen und habe dort meinen ersten Take gesprochen. Kam dir bekannt vor, nehme ich mal an. Ich glaube, ich habe die Stimme schon gehört, ich kann die aber absolut nicht zuordnen. Ja, ist ein sehr, wenn nicht sogar der bekannteste deutsche Synchronsprecher. Ich lasse ihn sich hier einmal selbst vorstellen. Ja. Ich bin Dietmar Wunder, Schauspieler, unter anderem im Synchronbereich die deutsche Stimme von Adam Sandler, Daniel Craig, Don Cheadle, Sam Rockwell, Cuba Gooding Jr. und manchmal auch von mir selbst, wenn ich mich selbst synchronisiere. Da hast du es gehört. Also Adam Sandler, Sam Rockwell und Daniel Craig hätte ich dir auch aus dem Stegreif sagen können. Also Daniel Craig hätte ich drauf kommen können, ja. Ja. Adam Sandler habe ich das immer noch, also selbst als er es gesagt hat, habe ich den nicht rausgehört. Bei Adam Sandler hat er auch mal gesagt in einem Interview, da verstellt er sich schon. Da verstellt er sich ein bisschen und zwar lächelt er die ganze Zeit. Also er zieht die, du siehst es jetzt, wie ich es nachher. Ja. Und dann spricht er die ganze Zeit immer so. Also, du klingst jetzt gerade ein bisschen wie Semmelrogge. Semmelrogge, ja. Sehr gut. Genau, das war der deutsche Synchronsprecher Dietmar Wunder. Und Dietmar Wunder hat auch eine Internetseite. Ich möchte ihn hier einfach einmal shoutouten. Und zwar könnt ihr gehen auf www.dietmar-wunder.de. Da sieht man auch einfach mal wirklich das Gesicht hinter der Stimme und kann ihm auch Props dafür geben, dass er auch als selbstständiger Schauspieler in Produktionen Amazon Prime zum Beispiel, The Finellies, da spielt er mal in der Folge mit, einen Agent Schmidt. Und er hat sogar auch in einem Film mitgespielt von 2010, Not Worth a Bullet. Da hat er sogar eine Nebenrolle bekommen und synchronisiert sich da auch selbst. Ist eine amerikanische Produktion, in der er sich dann auch selbst synchronisiert. Wollte ich gerne mal dazu sagen, damit man nicht immer nur die Stimmen hat, sondern auch den Namen oder die Gesichter dazu. Nächste Woche gibt es da wieder einen nächsten, also zumindest in 2 Wochen. Ja. An dieser Stelle muss ich noch mein Versprechen einlösen von der letzten Folge. Nämlich, in welchem Film oder welcher Synchronsprecher 2 Stimmen in einem Film gesprochen hat. Genau, das hast du uns versprochen. Und ich musste nachschauen, aber dann, als ich es wieder gelesen habe, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist natürlich Thomas Danneberg, der Sprecher von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger. Der in beide Stimmen in der Expendables-Reihe logischerweise spricht, weil beide aufeinandertreffen. Ha! Das ist ja gut. Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone haben den gleichen Synchronsprecher. Aber Sylvester Stallone, sein Synchronsprecher, hat sich jetzt aber auch wieder kürzlich geändert. Da gab es doch der auch hat sich irgendwie. Geändert, weil leider Thomas Danneberg aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr synchronisiert. Ach so. Das ist sehr schade, ja. Das heißt, auch Arnold Schwarzenegger hat nicht mehr die Thomas Danneberg-Stimme. Vermutlich kann ich jetzt aber. Ich weiß auch nicht, wen er hat. Aber ja, Thomas Danneberg hat leider aufgehört. Okay. Aus gesundheitlichen Gründen. Und die Stimme von Sylvester Stallone wird wieder von Jürgen Prochnow gesprochen. Die der Stimme ihn auch, glaube ich, bei Rambo synchronisiert hat oder so. Nee, aber bei Rocky, im ersten Rocky-Teil auf jeden Fall. Okay. Also ganz zum Anfang seiner Karriere wurde er schon von Jürgen Prochnow vertont. Und seit Rambo Last Blood wieder. Das war das erste Mal, wo Thomas Danneberg nicht ihn vertonen konnte. Ja. Und da ist er eingesprungen und da war noch unklar, ob das jetzt auf Dauer so ist. Aber scheint jetzt so zu sein, weil ich glaube, alle nachfolgenden Filme von Stallone haben Prochnow als Sprecher seiner Stimme. Okay. Ja. Das wurde vom deutschen Publikum, so wie ich das gelesen habe, sehr schlecht aufgenommen. Also kann ich ja nachvollziehen, wenn du eine Stimme gewohnt bist von einer Person und dann ganz plötzlich in einem Film schaust, wo die Stimme ganz anders klingt. Ja, ja. Bei Samaritan ist es mir halt sofort aufgefallen. Genau, ja. Dann war das doch erstmal auch wieder eine interessante Information. Also zu Synchronsprechern holen wir einfach immer mal ein bisschen was hervor. Hat sehr, sehr gut gepasst. Ich hoffe auch, dass diese Folge allen Zuhörenden gut gefallen hat, dass der Film vielleicht sogar noch an Relevanz gewinnt bei den Zuhörenden und man ihn sich, obwohl wir ihn so detailliert und auch gespoilert zusammengefasst haben, dass man ihn sich dann doch nochmal anschaut. Weil ich finde, wenn man es nur hört, hat man andere Bilder im Kopf, als wenn man es dann auch sieht. Da würde ich mir sehr gerne ein bisschen Feedback oder Meinungen auf den üblichen Kanälen Instagram, Twitter oder auf unserer Website wünschen. Ja. Ich hoffe, die Zuhörer hatten Spaß an unserer Folge. Ich freue mich auch auf das Feedback und wir sehen uns, hören uns in 2 Wochen wieder. Jawohl. Oder wir beide in 3 Stunden an der Arbeit. Wir beide in 3 Stunden, genau. Können wir heute wieder so nicht mehr reden, gehen, weil wir haben ja jetzt schon wieder genug gesprochen. Gut. Wir sind da mal raus. Mach's gut, lieber Yves. Es war sehr, sehr schön. Mach's gut, Dominik. Sanfte Grüße. Aufrichtige Grüße und Friede sei mit dir. Friede sei mit dir. Friede sei mit euch. Tschüss. Ciao. So, ich mache jetzt aus. Das war der falsche Knopf. Kann ich die Aufnahme stoppen? Das nehme ich als Ja.